Herzlich willkommen zum Quasselstrip Podcast. Heute mit dem schönen Thema Naruto. Zu Gast sind Sam, Shinjo und Obstsalat. Sagt mal Hallo, Leute. Guten Tag. Ich denke, zum Anfang einfach mal ganz klar sagen, was haltet ihr denn von Naruto, wenn euch jemand auf der Straße anspricht, ganz spontan und fragt, Naruto, wie ist das so? Was würdet ihr antworten? Ja, dann fange ich mal an. Also was ich auf jeden Fall mal sagen würde, ist, dass es auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Anime und Manga zum Anschauen bzw. zum Lesen ist, was es auch in Wirklichkeit ist. Also mehr wird mir da eigentlich nicht einfallen, so wenn mich spontan einer darauf ansprechen würde. Wenn mich jemand ansprechen würde und der halt auch begeistert ist, würde ich natürlich erstmal mit ihm reden, aber muss auch über die Schwachpunkte reden, insbesondere gegen Ende, aber natürlich ist er gut. Ja, ich sag mal so, für jeden Shonen-Fan ist eigentlich Naruto schon fast ein Muss. Aber ich würde jetzt sagen, auch immer erstmal den Manga lesen, weil der ist deutlich besser. Aber sonst würde ich das auch jedem ans Herz legen, den auf jeden Fall zu gucken. Oh, und was noch wichtig ist, man solle bloß nicht alle Filler anschauen. Bloß nicht. Katastrophe, ey. Deswegen ja den Manga lesen. Filler allgemein sind, eigentlich gibt's überhaupt irgendwo gute Filler? Also ich kann mich nicht dran erinnern. Bei One Piece fand ich die Filler hier nach nach Sky Island fand ich die ganz gut. Ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen, glaube ich. Ist auch nicht wichtig, ja, weil die Scheiße war. Aber bei Naruto fand ich paar Filler gar nicht mal so schlecht. So den Anfang, wo von Kakashis und Itachis Vergangenheit geredet wurde. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber war auch irgendwann dann mal in die Länge gezogen. Ich habe alle Filler übersprungen. Die einzige Filler, die wirklich gut war, fand ich die ganz am Anfang von Naruto, wo die versucht haben, Kakashi die Maske abzuziehen. Ah, okay, das war das. Das war noch lustig, aber den Rest sonst fand ich eigentlich alles wirklich mittelmäßig bis wirklich schlecht. Ja, vor allem es waren halt echt viele Folgen, was unwichtig war. Die Vergangenheit von Kakashi, die fand ich eigentlich auch noch ganz cool, wo der Kampf gegen Obito unterbrochen worden ist. So, das war eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich. Diese Anbu-Sachen. Genau, das war eigentlich ganz cool. Aber sonst. Ich muss sagen, den Anime gucke ich schon ein bisschen länger nicht mehr. Hab mir immer nur ein Kapitel durchgelesen. Naja, das Problem halt einfach bei den Filmen meistens ist, dass immer diese Kinderkacke aus dem Origin Naruto ist, deswegen ja. Das ist einfach unglaublich unpassend. Aber halt dieser eine Filler da, wo die Vergangenheit von Kakashi beleuchtet worden ist, den fand ich eigentlich ganz cool. Und wenn mich jemand fragen würde, was ich von Naruto halte, würde ich sagen, man sollte ihn am besten in drei Teile gliedern. Also einmal das eigentliche Naruto, so der Anfang, die Origin Story, und dann Naruto Shippuden so bis Pain und das danach. Also bis Pain finde ich, ist es eigentlich ein wirklich grandioser Anime und danach ist es okay bis wirklich schlecht. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, man sollte ihn bis Pain gucken, definitiv, und danach entweder den Manga lesen oder halt lassen, je nachdem, wie sehr man dann von der Geschichte begeistert worden ist. So, persönlich finde ich auch, dass er nach dem Timeskip ein bisschen nachgelassen hat. Diese ganze Suche nach Sasuke, die hat sich so gezogen, aber als es dann wieder um Akatsuki ging, ging es wieder aufwärts, sagen wir mal so. Ja, das stimmt. Also ganz ehrlich, die Sasuke-Folgen da, wo die ihn gesucht haben, da fand ich noch Sai und hier Yamato, die waren da irgendwie noch so komisch, wurden irgendwie gar nicht vorgestellt, die wurden einfach reingeklatscht. Ich konnte irgendwie keine Beziehung zu denen aufbinden und dachte man sich immer so, was soll das erstmal? Ja, die ganze Suche war komisch. Das Ding ist, dass, finde ich, Shippuden einfach irgendwo epischer ist und die Origin-Story, die ist irgendwie in sich geschlossener, die ist einfach kompakter, das passt einfach viel besser zusammen. Und bei Shippuden, da ist das halt wirklich, fühlt sich das einfach so zerschnitten an teilweise. Gehen wir einfach besser weiter mit, wie habt ihr denn Naruto entdeckt? Wo habt ihr es zuerst gesehen? Also ich weiß nicht, ich würde jetzt mal vermuten einfach, dass wir alle über RTL 2 reingekommen sind. Also ich bin zumindest so an Naruto gekommen, einfach nachmittags halt, als auch das ganze andere Scheiß lief. Wie war es bei RTL 2. Ganz genau. Ja. RTL 2 auch. Ja, damals irgendwie habe ich noch gar nicht so gemocht. Irgendwann habe ich dann wieder reingeschaltet, da fand ich plötzlich gut, aber ich habe dann irgendwann auch wieder den Kontakt verloren zu Naruto, weil einfach da lief eine Staffel 30 Folgen in 5 Wochen. Danach kam einfach 5 Jahre gar nichts gefühlt. Und ja, dann habe ich irgendwann es einfach vergessen. Und irgendwie dann habe ich angefangen, One Piece zu gucken und dann kam es irgendwie auch zu Naruto. Ich muss sagen, dass ich das Intro, aber so das deutsche Intro richtig scheiße fand von Naruto am Anfang, ja. Diese Ich fand das Liebe. richtig geil. Also das Boah, war, ist für mich Kopfschmerzen das bis heute noch. beste Intro überhaupt. So, ich habe das absolut abgefeiert. Boah, Da immer ich noch war echt. Kopfschmerzen. So, das da, hey, ich habe das damals auf RTL 2 echt gesehen. So, das war noch, glaube ich, die Erstausstrahlung. Da hat man noch schön voll Werbung gemacht. Da schaue ich das Intro an und denke so, ja, boah, keine Ahnung, aber einfach mal weiterschauen. Aber dann ging es eigentlich gut nach vorne, bis auf das Intro. Also, Boah. ich kann mich erinnern, als ich es noch auf RTL 2 geguckt habe, ich habe damals immer noch diese YouTube-Videos geguckt. Japan war ja schon immer weiter und dann habe ich immer diese Videos geguckt, aber habe es nicht wirklich gecheckt. Und irgendwann habe ich wirklich einfach den Zusammenhang verloren. Ihr kennt doch bestimmt hier diese Mega-Hero und so eine Scheiße. Da kam dann irgendwann mal ein Ja. Artikel, dass irgendwie Naruto ein Timeskip kommt. Ich habe mich voll gefeuert. So, ja, wann kommt das? Wann kommt das? Und das kam dann irgendwie erst 3 Jahre später nach Deutschland. Mit diesen ganzen Fillern dazwischen. Das war ja richtig schrecklich. Da Das waren wir, liegt. glaube ich, 100 Folgen eigentlich am Stück. Filler, das Ja. war echt krass. Ja, die hat wahrscheinlich auch kaum eine geguckt, oder? Nee. Also damals im Fernsehen, das mal lief, aber heute, nee. Nee, ich habe wirklich alles geschaut. Echt? Ja, und das ist echt scheiße. Ist ja, Bleach ist ja genauso eine Sache. Oh Mann, ey, wenn ich da schon wieder an die Filler denke. Aber Aber Deutschland das hat ist jetzt. Naruto ja auch wirklich kaputt geschnitten. Ne? So, wenn der Ja. überlegt, wenn Im Sasuke da in Nachhinein. ihr Dorf rennt und alle Leute sind eigentlich tot, aber da liegt gar keiner. Alle Leichen einfach weggeschnitten. Und was weiß ich, der Clan wurde nur entführt und so ein Scheiß. Also das geht gar nicht, jo. Du musst Ja. einen Freund betrügen, heißt es auch. Ja, Oder stimmt. ähnliches. Boah, eklig, ekelhaft. Aber für einen Einstieg fanden die es gut. Dann haben die es gezeigt und so kam man ja irgendwie drauf. Irgendwann habe ich aber auch den Faden verloren. Irgendwie, die Serie war irgendwie zu Ende oder ich hatte keine Lust mehr weiterzuschauen. So ein paar Jahre später, und dann kam irgendwie die Idee, könnte ich mal weiterschauen. Habe ich einfach mal getrost von vorne angeschaut, Ja, ich also habe auch alles von von vorne Anfang an wieder angeschaut. angefangen. Es hat auch richtig gebockt, muss ich sagen. Hat richtig Spaß gemacht. Ich habe durch Zufall einfach im Internet mal geguckt und da habe ich Naruto Shippuden gefunden. Das gab, glaube ich, gerade mal 20 Folgen oder so. Und da habe ich die einfach auf Japanisch geguckt und fand ziemlich geil am Anfang eigentlich. Nur, die normale Naruto habe ich nur auf Dinge geguckt, auf RTL 2. Und dann später im Internet, mit wo die geschnittenen Szenen eingefügt worden. Bei mir war es so, ich hatte kein Privatfernsehen bei mir zu Hause und ich konnte also RTL 2 nur bei meiner Oma gucken. Das heißt, ich bin in den Sommerferien immer zu meiner Oma 6 Wochen lang, habe da halt immer RTL 2 durchgeguckt und deswegen habe ich auch nie so richtig die Story immer ganz mitbekommen, aber ich fand es halt einfach sau geil. Also vor allem die Shonen-Auswahlprüfung lief dann bestimmt dreimal, ich habe sie alle dreimal geguckt und trotzdem wieder vergessen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, das guckst du nochmal von vorne durch und dann halt bin ich in diesen Strudel von Epicness, sag ich mal so, reingeraten. Also das war halt, ich bin wirklich einer der wenigen Leute, die das Intro geil finden. Also ich verstehe gar nicht, was ihr dagegen habt. Also allein die Musik und dann der Schnitt dazu, finde ich, ist mit einem der geilsten Intros überhaupt so. Im Vergleich zum Japanischen glaube ich nicht so. Ich glaube, ich kenne das Japanische gar nicht. Na, es gibt ja mehrere von den japanischen und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ich finde drei oder vier finde ich wirklich gut und irgendwie sind auch viele dabei, die wie ich jetzt einfach übersprungen habe. Aber das Deutsche würde ich nie überspringen. Das ist einfach, gut, es ist vielleicht auch einfach sehr viel Nostalgie bei mir Ja. dabei, aber trotzdem, ich finde das richtig geil, wenn das so anfängt. If you believe it, you could be somebody. You could be somebody. If you If you believe it. Und dann believe it. Ah, Kopfschmerzen. kommen die Drums und dann kommen so komische Gesang und ich weiß nicht, ich finde das geil, das Intro. Ich denke mal, es ist absolute Geschmackssache. Also wie gesagt, mir hat es echt nicht so gut gefallen. Da fand ich die japanischen viel besser. Aber ich stehe auch mehr so auf den Stil von der japanischen Musik. Ich höre allgemein auch so ein bisschen privat viel japanische Musik. Und gefällt mir einfach besser. Naja, ich finde es irgendwie schade, dass wenn man ein gutes Intro gibt, dass das dann halt nach, weiß nicht, wie oft werden die auch gesagt, nach 20 Folgen oder so, kommt immer dann ein neues Intro. Und das finde ich halt schade, wenn man wirklich gutes Intro dabei ist, dass das dann halt so schnell ausgetauscht wird. Ja, stimmt, die Intros haben ja echt voll oft gewechselt, stimmt. Ich glaube, insgesamt gab es ja noch fast 20 oder sowas. Kann das sein? Ja, ich glaube, alle 20 Episoden wechselt das irgendwie oder so in der Richtung. Oder pro Oh, Staffel, kann also sein. 24 Folgen oder sowas in der Richtung wird es dann sein. Naja, auf jeden Fall habe ich es mir dann halt auch später übers Internet angeguckt und ich habe auch ein bisschen die Zeit dann, ja, den Zugang, also ich weiß nicht, war Shippuden und dann irgendwie bei Gaara, dann war ich halt auf dem aktuellen Stand und dann lief es halt bloß einmal die Woche. Und dann ist es ein bisschen, ja, in Vergessenheit geraten und dann irgendwann habe ich es nochmal durch und dann war ich halt absolut begeistert mit Spain und dann war das nur noch so, ich glaube, Krieg habe ich gar nicht vollständig geguckt, das habe ich nur so stückweise, weil das halt so von Fillern verseucht war. Ah, oh, hat sich auch richtig gestreckt da. Ja, da Ja, bin es ich war auch einer der schwächeren Parts. endgültig umgestiegen auf den Manga in den Krieg. Also das war Ja, dann echt scheiße. stimmt. Ich habe, glaube auch kurz vorm Krieg, glaube angefangen oder während dem Krieg. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich habe Also, echt relativ spät damit angefangen, den Manga erst zu lesen. am ersten Naruto-Durchlauf, also wo ich es von Anfang an geguckt habe, habe ich dann, da war die aktuellste Folge kurz vorm Krieg, dann habe ich ihn aufgehört. Erstmal dachte ich, mache ich erstmal eine Pause. Und jetzt hänge ich bei dem Kampf zwischen Sasuke, Itachi und Kabuto. Und ich komme einfach nicht dran vorbei. Ich kann nicht einfach. Es Ich juckt muss mich sagen, so. ich habe den Manga erst angefangen zu lesen, als die letzte Episode raus war vom Manga. Das heißt, ich habe irgendwie jetzt, wo die beim Baum sind da und keine Ahnung, was die da machen, sich rumkloppen, erst da bin ich beim Anime ausgestiegen, weil ich finde, es ging noch, sag ich mal so, du hattest für deine 20 Minuten hattest du noch ganz okay Unterhaltung. Also So. vor allem im Vergleich zu zum Beispiel One Piece, wo ich dann wo ich mich bei Krieg bin ich jetzt einer der wenigen Leute, die das nicht so doll fanden, aber danach habe ich mich einfach nur noch gequält beim Anime, weil das halt 5 Minuten Inhalt auf 20 Minuten gestreckt war. Und das fand ich halt bei Naruto nicht so schlimm. Abgesehen jetzt halt vom Krieg, da war das halt, sag ich mal, da gab es halt echt schlimme Stellen. Vor allem war richtig nervig, dass die manchmal Filler eingebaut haben und vor den Fillern kamen aber noch so 2, 3 Minuten von der richtigen Handlung. Und dann wusstest du nicht, Ja, kannst du es jetzt genau. überspringen oder musst du das jetzt angucken, weil es relevant für die Handlung wäre oder Ja, so. also Naruto macht es ja so, dass sie dann mehrere Kapitel in eine Folge einbauen. Und dann merkt man das halt nicht so sehr, dass sie sich. Aber bei One Piece ein Kapitel pro Episode. Und wenn dann im Kapitel nichts passiert, dann siehst du es einfach sofort. Siehst du einfach da und irgendwelche Gesichter, die einfach Standbild sind. Ja, wenn du zum Also bei Beispiel Naruto 20 geht's. Minuten die Teleschnecke bimmelt, ist das absolut nervig Ja. und keiner geht ran. Also das ist richtig Katastrophe. scheiße. Aber bevor wir zu sehr ins Meckern geraten, sagen wir doch einfach mal lieber, was ist denn so geil an Naruto? Was feiert ihr an Naruto? Und vor allem so drei Sachen, Lieblingscharakter, Lieblingsszene und was weiß ich, Lieblingsjutsu. Oh. Also mein Lieblingsjutsu, also beziehungsweise in der auch mit einer meiner Lieblingsszenen in Verbundenheit, war als Naruto gerade das Rasen Shuriken erlernt hat. Als er dann gegen einen von Akatsuki gekämpft hat, glaube ich. Gegen Ja, gegen den Typ mit den mehreren Kakuzu. Herzen. Oder Genau. Kakuzu, ja, irgendwie so. Und dann wollte er diese Attacke anwenden und Choji stand ja daneben. Und da dachte er, wirft es, weil das Shuriken heißt. Und dann Naruto ausgerastet ist und gemeint hat, aber wenn es trifft, ist es super stark. Also die Szene fand ich irgendwie ziemlich gelungen, ey. Weil in so einer Action-Mega- starken Szene dann noch so einen Witz reinhauen, finde ich ziemlich geil. Das wirkt das ja später auch. Mein Lieb ist ja auch, wenn Hauptcharaktere hart trainieren müssen. Das habe ich bei Dragon Ball geliebt, das habe ich bei Naruto auch geliebt, wenn Naruto wirklich Training absolvieren muss, um stärker zu werden und man die Fortschritte gesehen hat, das fehlte mir auch ein bisschen in One Piece dann bei Ruffy eigentlich. Ja, das stimmt. Aber Aber ich finde ich. das immer ziemlich geil. Das stimmt. Also, das war echt Da hat man es echt aber geile immerhin Stelle. erkannt, dass sie mitten im Kämpfen stärker werden. Zum Beispiel gehen wir mal ganz kurz auf Fairy Tail, da werden sie einfach so stärker. Einfach Kraft der Freundschaft, boom, haben Power-Up und besiegen den Gegner. Und ist einfach so. Und bei One Piece hat man wenigstens gesehen, dass sie irgendwie einen Fortschritt machen, neue Attacken erlernen. Was ich auch richtig gut fand, war, als Naruto versucht hat, in den Eremitenmodus, beziehungsweise versucht hat, den Eremitenmodus zu lernen. Fand ich auch richtig cool, als er dann in der Welt dieser Frösche war. Und das Training fand ich auch relativ gelungen. Warum ich Naruto mag, keine Ahnung, ist halt ein Shonen, ich mag das, ist einfach so. Und meine Lieblingsstelle ist, und das verwundert mich gerade ein bisschen selber, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, und eigentlich hasse ich Rückblenden. Aber die Rückblenden von Minato und wie er das Dorf gerettet haben, haben mich echt, ey, ich bin da richtig ausgerastet. Und ich muss sagen, ja, das waren schon irgendwie hat man irgendwie auf den Hintergrund von Tobi so mehr oder weniger herausgefunden. Das fand ich schon richtig krass. Und dieser Kampf da zwischen ihnen war schon irgendwie so meine Lieblingsstelle. Mein Lieblings-Jutsu. Vielleicht kein Jutsu, aber vielleicht irgendwie im Allgemeinen der Uchiha-Clan. Der hat gute Jutsus. Ist allgemein das Kid von denen ein bisschen stark Ja, was im ich aber Vergleich in zu anderen. den Rückblenden echt komisch fand, ist, dass das sich echt sehr oft gewechselt hat. Weil, also im Anime auf jeden Fall, weil einmal hat zum Beispiel jetzt damals noch Tobi, als er sich so genannt hat, diese Jutsus des vertrauten Geistes, als er dann den Deutschschwänzling beschworen hat, einmal auf Fritz Grab drauf, dann irgendwie hinter dem Haus, dann hat sich's nochmal geändert. Das fand ich aber dann auch etwas kurios. Also Das ist mir es. so gar nicht aufgefallen. Nicht? Mir auch ist. Mir schon, das hat irgendwie voll oft gewechselt, fand ich. Jetzt, wo du sagst, kann das durchaus sein. Also ich glaube im Spiel, also falls das jemand von euch gespielt hat, Naruto Shippuden, Ultimate, was weiß ich, irgendwas. Besten Spiele. Ja, richtig geil. Also vor allem fand ich den dritten Teil, das war halt das nach Pain, von Pain an bis irgendwie Kampf Obito. Das fand ich deutlich besser als den Anime zum Beispiel. Das hat also allein von der Inszenierung und allem. Ja, Ist ist halt halt irgendwie irgendwie wirklich wirklich so. so. Hast oder der Kampf zwischen, als dann kurz nach Danzo Sasuke und Naruto gekämpft, das war im Spiel ja uber krass. Die ganzen Animationen und so und irgendwie Anime und irgendwie Manga, naja, Vor allem auch der Abgitter. Kampf gegen den Neunschwänzling, der war ja im Spiel auch richtig, richtig geil inszeniert, ey. Viel Aber den fand ich geiler auch im als. Anime gut, muss ich Auch, sagen. ja, der war auch im Anime cool, aber auch dann das mit der Mutter alles noch dabei, Oh also ja. richtig genial, richtig Gänsehaut hatte ich da. Und auch nochmal auf die Folge, hier dieses Special zurückzukommen, wo Minato die quasi die Vergangenheit gegen den Neunschwänzling gekämpft hat. Also das fand ich, das waren echt mit Abstand die besten Story-Folgen in ganz Auf alle Naruto. Fälle, ja. Mit Abstand. Also das war, ich hatte richtig Gänsehaut da, weil bei den Folgen, das war richtig krass Als da. sie gestorben sind, war da schon so ein kleines Tränchen im Auge. Ja, besonders als die Mutter am Ende alles aufzählt, was Naruto nicht machen darf und so, richtig krass, ja. Das finde ich echt cool, dass es in Zukunft dann wieder aufgegriffen wurde. Also da musste ich auch sofort daran denken, als hier Edo Tensei aufgelöst wurde und Naruto dann so zu seinem Vater sagt, dass er eben jetzt zum Beispiel täglich ein Bad nimmt, aber nicht gut in der Schule ist, aber trotzdem auf seine Lehrer hört und so weiter und so fort. Da muss man auch sofort wieder daran denken. Ja, ging mir genauso. Meine Lieblingsszene, das habe ich wahrscheinlich schon oft genug gesagt, aber es ist einfach der komplette Pain-Arc. Und als konkrete Szene ist es ein bisschen schwierig. Also entweder, als er halt mit seinem, ich weiß gar nicht, übermächtigen Druck heißt es, glaube ich, im Deutschen, weiß nicht, wie es original heißt, aber einfach mal ganz allein das komplette Dorf zerstört. Das Ja. ist einfach so unfassbar badass und halt hat auch richtig krassen Impact, weil dann halt weiß nicht, wer da alles stirbt, aber das halbe Dorf ist, also eigentlich das komplette Dorf ist vernichtet und im Prinzip hat Pain in dem Moment gewonnen, bis halt Naruto kommt. Und das war halt eine richtig, richtig krasse Szene. Oder halt kurz darauf, wo halt Pain einfach mal Hinata umbringt und Naruto völlig ausrastet und halt auf alles scheißt, wo er sich dann halt so sagt, ey, fuck it, dann vernichte ich halt das Dorf auch mit, aber Hauptsache, Pain ist weg. So, und dann halt den Neunschützling freilässt. Das ist einfach so eine krasse Szene. Und das wirklich, das hatte richtig, richtig krassen Impact. Und halt auch mein Lieblingscharakter Pain so mit dabei. Deswegen, ich weiß nicht, das war auch der komplette Arc war einfach so unfassbar genial, finde ich. Irgendwie, ja, also Pain war wohl der vollständigste Antagonist in Naruto. Er war von Anfang an, man wusste, dass er da ist, aber man wusste irgendwie noch nicht, was er macht, was er will. Man wusste halt, dass er ein Akatsuki irgendwie einen Chef geben, einen Chef hat. War schon echt krass, muss man sagen. Ja, ich fand es halt auch krass, weil das war ja eigentlich das erste Mal dann in Naruto, glaube ich, wo die dann echt so eine richtig krasse Niederlage hatten. Ich Aber was man. meine, das Dorf ist einfach weg. Das war weg. Ich meine, hey, das gab's davor noch nie. Aber irgendwie kam der Power, das Power von Naruto fand ich ein bisschen zu stark. Ich meine, sein Sensei Jiraiya hat gerade mal einen von den Pains besiegt, hat auch im Eremitenmodus gekämpft. Naruto kämpft, trainiert eine Woche und plötzlich kann er jeden Pain besiegen. Klar, er ist ein bisschen talentierter vielleicht als Jiraiya, aber so ein Power-Up war schon echt krass. Ja, aber es liegt auch eher daran, dass Jiraiya nicht wusste, was auf ihn zukommt. Die anderen wussten ja Oh, immerhin das durch dann auch. Jiraiya, was er kann. Okay, das stimmt. Naruto hat Was? natürlich noch einen dicken Vorteil in seinem Training, die Schattendoppelgänger, ja? Gerade Ja, weil die ja eben. physisch wirklich da sind und du alles lernst, was sie lernen, wenn sie aufgelöst werden, und alles fühlst, was sie gefühlt haben, ist das ziemlich praktisch, ey. Besonders wenn man da 1000 Stück von machen kann. Das war ja der große Kniff an der Sache, dass er halt immer seine Doppelgänger dabei hatte und dann quasi jederzeit den Eremitenmodus wechseln konnte, während Jiraiya sich vorbereiten musste. Das war ja der Kniff daran. Und ich fand eigentlich nicht, dass Naruto es wirklich leicht hatte. Man muss ja auch dazu sagen, dass Pain vorher schon einige seiner Typen da verloren hat, wenn ich mich recht erinnere. Eintritt hat er auch verloren, wenn er jetzt nicht den neuen Schwänzigen hätte. Bei Naruto Nee. hat doch direkt, wenn Ja. er kam an, hat doch direkt 2 Stück flach gemacht mit einem Angriff, Ja, soweit ich mich erinnern kann. das war ein bisschen komisch, denn du musst ja so sehen, der neun, wie viel Pains gab's? Neun? Ich glaube 7 oder Ja, oder so. sieben. Sechs Stimmt, gab's. sieben, sechs, sechs, sechs Pfade vom Rinnegan, klar. Und dass keiner Naruto kommen gesehen hat, das war auch komisch. Und als er dann Ja. Tsunade da gerettet hat. Ja, das war ja aber auch nur, weil es dann durch. Wie ist denn der da aufgetaucht? Das ist Die ja mit seinen haben. Fröschen da auf einmal aufgetaucht, deshalb konnte man ja auch sein Chakra davor nicht spüren. Da war ja davor noch in einer anderen Welt. Sakura hat einmal ganz laut geschrien und Naruto ist gekommen. Ja, genau so war das. Sakura ist der Held. Sakura Shippuden muss die Serie heißen. Ich denke mal auch, dass Pain den am Anfang auch total unterschätzt hat. Also der hat gar nicht damit gerechnet, dass Naruto jetzt sowas drauf hat, ja. Deswegen hat er Ja, die zwei auch locker wahrscheinlich. platt gemacht. Wobei wir müssen auch sagen, sogar Konohamaru hat einen kaputt machen können. Ja, Ja, plötzlich das Rasengan konnte. ich glaube, der Vater von Ino hat auch einen platt gemacht oder irgendwie gefangen genommen, wenn ich mich da recht erinnere. Irgendwie, der war doch ihr Gefängnisaufsichtswärter, irgend so ein Quark. Es war doch der, den Jiraiya platt gemacht hat, meine ich. Den er Ja, dann die Kröte mitgenommen hat. das war ja da hat er irgendwie so dran, hier, wie heißt denn das, Jutsu? Keine Ahnung, so Gedankenlesungs-Jutsu, nenne ich jetzt mal, so kreativ wie ich bin, wollte dann halt irgendwie Informationen rausbekommen. Aber das war, glaube ich, danach, oder? Nee, das war davor. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das Ding war ja halt, er hat irgendwie den foltern wollen und dem Pain-Typen war das halt einfach pups egal, weil das ja im Prinzip waren das ja Leichen. Und der hat dann halt ganz zeitregungslos dagestanden und sich dann irgendwie, glaube ich, auch daraus befreit oder sowas. Weiß es nicht mehr genau. Ist ein bisschen zu lange her, aber ich habe eigentlich gedacht, dass da vorher noch einer weg war. Ja, einer war ja auf jeden Fall weg und dann kam aber dann neun dazu, weil dann wahrscheinlich Nagato dann wieder eine Leiche genommen hat und daraus halt einer seine Puppen gemacht hat. So war Das das, war ja diese glaub. Frau da. Ja, genau, stimmt. Oder war die da? Die war, glaub, davor da. Aber auf jeden Fall kam neuer dazu, das weiß ich auf jeden Fall. Jiraiya hat die da liegen sehen, als sie tot war, glaube ich. Als der da hingegangen ist. Lag die da erst noch tot. Und als dann der Typ besiegt war, hat Pain die genommen. Aber zu meinem Lieblingscharakter, dann muss ich halt echt oft nachdenken, aber ich glaube, das ist meiner Meinung nach, also für mich, immer noch Itachi. Weil der hat halt so eine echt krasse Story und der ist halt richtig badass. Also nach wie vor ist der eigentlich für mich so mein Liebling der Serie. Manche Charaktere wurden später einfach komplett ignoriert und irgendwie gar nicht mehr eingeleuchtet. Früher fand ich irgendwie noch diese ganzen aus der Sandwüste, wie heißt Sunagakuru, noch ganz nett. Aber irgendwie später hatten die irgendwie gar nicht mehr beleuchtet, so. Kankuro, Ja. etc. Nach dem Gaara-Arc kam da gar nichts mehr. Ja, das stimmt. Aber also der Charakter, der mich am meisten enttäuscht hat, also jetzt ausgenommen von Sakura, weil die ist in meinen Augen nutzlos, ist Kakashi. Weil der war am Anfang so krass, also wirklich. Das war ja hier Damals das war es ja nicht so Highlight der Dragon Ball-like. Serie. Irgendwie, Ja. anfangs war das noch voll normal. Da gab es so einen starken, so, der zwar stark ist, aber jetzt nicht die Welt komplett zerstören kann. Und später kam dann so ein Pain, der mit einem Jutsu einfach die komplette Stadt kaputt macht. Ja, Pain war irgendwie, ich hab vom Gefühl her war Pain irgendwie der stärkste Charakter von allen. Also auch was danach kam, irgendwie, das hatte nicht, sag ich mal, wirklich den Impact von Pain. Pain war halt irgendwie, vom Gefühl her war er einfach allen überlegen, einmal durch das Rinnegan und einfach durch die vielen verschiedenen Jutsus, die er anwenden konnte, durch seine Puppen. Ja, das stimmt. Deswegen war, dass Naruto gewinnt, ist schon ein bisschen, schon richtig, dass es ein bisschen, ja, ein bisschen fake ist, aber ein anderer Punkt dabei ist halt, dass nach Pain irgendwie kein Charakter mehr so an die Genialität ranreichen konnte. Also du hast ja Auch vorhin von der gesagt, Charaktertiefe. ja, eben, ich würde sagen, Pain ist nicht nur einer der vollständigsten Charaktere von Naruto, sondern auch allgemein Anime, Shonen oder überhaupt Serien, einfach weil er eine Ansicht hat, eine Weltansicht, die absolut nachvollziehbar ist und seine Story auch wirklich eine gute Grundlage dafür legt, warum er das tut, was er tut. Und halt nicht so, was weiß ich, wie bei Obito dann später. Ja, ich bin jetzt halt sauer, weil du Rin getötet hast. Jetzt will ich die ganze Welt vernichten. Das ist halt einfach, das war halt bei Obito einfach richtig nicht nachvollziehbar. Und bei Pain war das halt einfach, das war einfach, sag ich mal, irgendwo eine logische Konsequenz aus dem, was ihm zugestoßen ist. Gut, dass du das erwähnst, weil sonst hätte ich das gemacht. Weil bei Pain bzw. Nagato war es ja von Anfang an klar, er möchte Frieden und den kann man ja nur haben, laut seiner Meinung, wenn man, sag mal jetzt mal, das Böse vernichtet. Und das hat er irgendwie versucht, er wollte den Frieden, also er wollte eigentlich schon ein gutes Ziel haben. Bei Obito war es halt irgendwie dann einfach nur so, ja, irgendwie ist es nicht so gelaufen und deshalb möchte ich jetzt einfach so aus Laune heraus alles zerstören und dies, das, was eigentlich voll unlogisch ist, finde ich. Pain war halt einfach eigentlich als Antagonist aufgebaut worden ist. Pain war als Antagonist aufgebaut worden und hatte aber eigentlich mehr so ein ja Protagonisten-like. Also eigentlich war es jemand, wo man sagen konnte: Ich bin auf deiner Seite. Es ist zwar irgendwie scheiße, wie er seinen Frieden umsetzen wollte. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass das im Prinzip funktioniert hat oder hätte, weil die Idee war irgendwie Krieg durch Schrecken und er wollte halt dafür sorgen, dass alle den Leid des Krieges, das Leid des Krieges miterleben und dadurch nicht Krieg führen wollen. Und das ist so zumindest von der grundlegenden Theorie eigentlich absolut richtig. Und zum Beispiel halt, um auf deinen Lieblingscharakter zu sprechen kommen, Itachi war ja auch so eine ähnliche Figur. Eigentlich zählte er zu den Bösen, hat aber trotzdem richtige Sachen getan, etwas für das Gute, sage ich mal so. Vor allem, wie es dann später rauskommt, also dann den Uchiha-Clan ausrottet, dass das eigentlich alles halt zum Wohle des Dorfes war und zum Wohle des Friedens. Ich finde das ja auch cool, dass Pain ja auch quasi genauso ist wie Naruto eigentlich, nur er ist halt von seinem Ninja-Weg abgekommen, weil durch die Dinge, die er halt erlebt hat, oder? Und das war ja auch quasi dann der Sinn, warum er dann ja alles aufgelöst hat oder das rückgängig gemacht hat, was er getan hat, weil er Naruto ja dann später vertraut hat. Weil die quasi ja denselben Trainer hatten, oder Sensei, und dann quasi denselben Weg gegangen sind bis zu einer bestimmten Ebene, wo dann Naruto sagt, ich bleibe mir treu und er sagt, okay, es hat keinen Sinn mehr, diesen Weg zu gehen. Ich muss das anders machen. Das war wohl der größte Unterschied zwischen den beiden. Ja, und vor allem, also eben das und bei Obito, was ich jetzt so nicht so cool fand, der hat ja am Ende ja auch so diesen Weg, ist ja auch am Ende den Weg gegangen, ja, ich muss das alles rückgängig machen. Aber bei dem kam das einfach so plötzlich und man hat gar nicht kapiert, warum jetzt auf einmal. Weil bei Nagato war es so, die haben ja echt so geredet und so, dann konnte man das nachvollziehen. Und am Ende bei Obito, er liegt einfach auf dem Boden und denkt so, ja, okay, doch nicht. Wenn wir schon bei Obito sind, auch krass, ne? Was einfach Naruto zu dem gesagt hat. Er tötet seine Freunde, er tötet Neji, hat viel Schmerz verteilt und plötzlich sagt er, du bist der Coolste. Was ist das? Ich dachte mir Ja, erstmal, soll das ein stimmt, am Scherz sein? Ende, ja. Hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Okay, war halt 10 Minuten gut oder je nachdem, wie lange das da ging. Aber schaut mal, was er davor gemacht hat. Ja, vor allem Kann man wegen das der irgendwie nicht Begründung, nachvollziehen. dass er auch Hokage werden wollte. Ja, irgendwie Wow, oh so. mein Gott. Also er war auch eigentlich auch vom Design her, sag ich mal so, richtig scheiße, wenn du überlegst. Ja, finde ich irgendwie auch. Obito sah aus wie später Madara oder wie Kabuto. Die sahen halt einfach alle, die waren halt einfach überhaupt nicht originell, fand ich. Und wenn das vergleicht halt mit Pain oder mit überhaupt eigentlich allen von Akatsuki davor, also Deidara, Hidan, die sind einfach alle so geil designt und die haben halt alle ihre wirklich speziellen Angriffe und Obito war dann halt irgendwie, der hatte komische Kugeln und war einfach krass, weil er war krass so von der Logik her, deswegen. Ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Irgendwie sah auch seine Narbe nicht so gut aus, finde ich. Irgendwie sah irgendwie so komisch aus. Ja, das stimmt auch wieder. Irgendwie jeder hatte, ey, also wie schon gesagt, jeder hatte irgendwie so eine richtig krasse Fähigkeit. So einer war, also er war einfach Spezialist darin. Und dann kommt Tobi daher irgendwie so. Am Anfang fand ich den echt lustig. Also da, wo man noch nicht wirklich Ja, wusste, hat wer der er. ist, da hat er Tobi war irgendwie einer der echt. besten Charaktere, also der war echt wirklich saukomisch, wo dann Echt. Lederer irgendwie essen war und der dann die ganze Zeit halt sein Gesicht nicht zeigen will. Das ist halt auch einfach so vollkommen überdreht und alles, also deswegen kann ich dann echt nicht verstehen, wie Ich man den sehe danach auch so versauen irgendwie, konnte. wie Tobi und Obito als zwei verschiedene Charaktere irgendwie, als er Tobi war noch, war er irgendwie so mysteriös, hatte irgendwie, man wollte wissen, wer er ist, was er ist, was er macht, warum er es macht. Nachdem er gezeigt wurde, wer er ist, kam die Rückblenden und danach irgendwie so, ja super, und jetzt? Vor allem konnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass Obito, weißt du, nicht auch so spassihaft tut, wie dieser Tobi war, weißt du, das passt irgendwie gar nicht, auch wenn es nur Ja. geschauspielert war im ersten Moment, aber Oder das hat halt erinnert an diesen Set so. Da gab es ja diese Rückblende. Also nachdem man erfahren hat, dass es ja Obito ist. Dann kam ja die Rückblende, da gab es ja diese zwei Zetsus, diesen Spiral-Zetsu so, und diesen anderen normalen Zetsu, so, der genau die gleiche Charaktereigenschaft hatte, wie er dann später, als er so Anführungszeichen neu in Akatsuki war. Und dann auf einmal halt tut er einen auf Badass und ab so, und, war schon cool, aber irgendwie diese lustige Schiene hätte mir dann irgendwie doch besser gefallen, weil es echt anders wäre. Ja, aber es war, also was ich auch gut fand, ist, nachdem Pain besiegt war, als dann Minato gesagt hat, hier, pass auf, hier, der mit der Maske ist der gefährliche Typ. Das fand ich war schon ein richtiger Schritt. Das wurde irgendwie nicht richtig gut, nicht gut umgesetzt bis ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, einfach der Grund, warum Obito das macht, war nicht nachvollziehbar. Das war Ja. einfach kein Grund, wo ich sage, ey, darum will ich jetzt die Welt vernichten. Deswegen, also wenn man das halt vergleicht mit Nagato, ich meine, der hat halt seinen besten Freund verloren und halt seine ganze Kindheit im Krieg verbracht. Das ist halt einfach viel, viel nachvollziehbar. Und dazu kommt doch, dass er eigentlich jetzt nicht die Welt zerstören wollte, sondern im Prinzip er wollte sie retten auf seine Weise. Aber halt, um auf Akatsuki zurückzukommen, die ganzen Charakter, wenn ich die jetzt auch so sehe, also Hidan war auch einfach unfassbar geil. Und du überlegst, wie overpowered der eigentlich war von der Grundidee und halt nur, sag ich mal, dem Genie von Shikamaru zu verdanken ist, dass er besiegt wurde. Aber halt von der Idee her ist Hidan halt auch einfach ein unglaublich starker Charakter oder halt eigentlich jeder von Akatsuki, finde ich. Ja, das stimmt. Also irgendwie, das kam auch in Vergessenheit, was die eigentlich für krasse Leute die waren. So am Anfang waren die halt echt richtig krasse Gegner. Und wenn man das so am Ende dann vergleicht, Ja, denkt man so, oh, die waren ja dann ja anscheinend dann das doch nicht ist so einfach, stark. was man nicht bei Naruto richtig scheiße ist. Einfach so im Vergleich zu später sind die einfach alles später Lappen. Ich meine, gucken wir uns mal One Piece an. Okay, Along zum Beispiel, jetzt war jetzt nicht der Stärkste, aber du hast irgendwie verstanden, weil dass die Welt so aufgebaut ist, dass halt einfach immer stärkere Gegner kommen. Along war aber auch schon auf der Fischmenscheninsel eine Graupe, Ja, der konnte nie was. aber im Vergleich, weißt du, und irgendwie denkt man so, da denkt man nochmal an die Deidara-Kämpfe hier, wo Sasuke, Sakura, wie heißt nochmal, gegen den die gekämpft hat, der mit den Puppen. Ist das sorry? Sasori, genau. Da denkt man so, ach du Scheiße, was geht ab, wenn das nur hier zwei Leute von Akatsuki sind, was passiert, wenn die alle zusammenkommen? So im Nachhinein so, ja, Naruto wird schon klatschen. Ja, also das Witzige ist ja, beim Kampf von Sakura gegen Sasori hat Sakura ja nicht mal selbst gekämpft, wenn ich das richtig erinnere. Die wurde ja von hier, wie Ja, hieß die alte geführt, Tante? ja. Hatte Shoji oder Shoji oder Ja, wie Shio, hieß Shio, die? Shio, Chio, Shio. Oma Chio, genau. Sie hat ja quasi nicht mal selber gekämpft, sie wurde einfach von ihr durch den Kampf geschickt. Das finde Ja. ich schon ganz lustig im Zusammenhang mit der Nutzlosigkeit von Sakura. Das war das letzte Mal, als sie was gemacht hat. Und dann noch im Kampf, wo die da plötzlich diese drei Tiere da beschwört haben, dachte man auch so, ja, die drei neuen Sannins mehr oder weniger. Aber die stand da auch nur neben, man hat auch nicht, danach nichts mehr gemacht. Das Oder war die im so. Kampf gegen Kaguya, als sie einfach nur einmal ein Treffer gelandet hat. Einmal. Vor Wow. allem Sakura ist ja auch wirklich nur ein Tsunade-Klon. Ne? Ja, Also sie hat ja aber wirklich nur die Attacken von 100%. Tsunade drauf. Weil Ja. Naruto und Sasuke haben wenigstens noch eigene Attacken entworfen, die ihre Meister nicht konnten, die Sannins. Aber also Sakura echt nur 1 zu 1 von Tsunade übernommen. Ne? Das war sowieso so geil, wo die ihre Geister beschwört haben. Und Naruto geht in den Kampf, Sasuke geht in den Kampf. Was macht sagt Kura? Die heilt ja einfach dann nur die anderen. Die Boah. steht einfach nur da. Das ist so geil. Sie steht da und Ja. heilt. Das macht sie. Das ist so unfassbar überflüssig halt. Aber kommen wir zu guten Frauenfiguren. Denn die einzige coole Frauenfigur fand ich, es war Hinata. Das ist so mein Zweitlieblingscharakter aus Naruto. Ja, die war auch irgendwie die einzige, die Naruto verstanden hat von Anfang an. Wusste, dass der ja keine Eltern hat und einfach diese Aufmerksamkeit braucht. Eben, die war eigentlich von Anfang an auf seiner Seite, während halt die alle anderen danach so, ja, populistisch auf seine Seite gewechselt sind. Aber Ja. sie war halt von Anfang an da bei und hat ihn immer Und unterstützt. da Und ist die deswegen. Frage, wie haben es die Erwachsenen nicht verstanden, wenn es so ein kleines Kind schon damals verstanden hat? Ah, oder vielleicht haben die es verstanden und wollten aber trotzdem nichts mit dem zu tun haben. Was auch eigentlich die falsche Lösung ist. Ich denke, die hatten einfach nur Angst vor dem Fuchsgeist, ja. Ja. Der hat gerade ein Ja. ganzes Dorf zerstört und jetzt ist da so ein kleiner Bengel drin und der läuft hier einfach wild rum. Hinata ist einfach eine liebenswürdige Person, finde ich einfach so. Und deswegen wahrscheinlich hatte sie so viel Mitgefühl mit Naruto. Halt einfach, sie ist vom Charakter einfach die Beste, sag ich mal so. Ist wirklich der Liebste, der liebenswürdigste, der tollste Charakter von allen in Naruto. War für mich auch von Anfang an klar, dass die und Naruto zusammenkommen, also am Ja, Ende. fand ich aber den ganzen Sinn von Sakura irgendwie komisch. Ja, die war voll Auch in, überflüssig, es war Mann. wirklich überflüssig, insbesondere als sie gesagt hat, dass sie Naruto liebt. Einfach als Naruto dann gesagt hat, das glaube ich nicht. Es war überhaupt nicht Naruto-mäßig. Kam irgendwie so aus dem heiteren Himmel irgendwie. Ja, Es das kam. hat die aber ja nur gesagt, damit er nicht Sasuke verfolgt. War es, glaube ich, deswegen. Also, es war irgendwie alles, also das war die komischste Folge von Naruto irgendwie. Es hat einfach alles nicht gepasst. Sowieso, dann weißt du, sie sagt, ja, ich kümmere mich, also im Prinzip sagt sie, ich kümmere mich um Sasuke. Was macht sie? Sie steht hinter ihm und macht nichts. Also es ist so zum Kotzen. Ich meine, wenn du sagst, ich bring den um, dann bring ihn um. Aber stell dich nicht hin und sei dann halt total, ich kann nicht. Das ist unfassbar schlimm. Ey. Und nochmal auf Hinata zurückzukommen, ich hätte Naruto gehasst, wenn es nicht so ausgegangen wäre, wie du gesagt hast, Shio, wenn es nicht so gekommen wäre, wäre Naruto wahrscheinlich die schlechteste Serie ever. Wenn ich noch cool finde, also von den weiblichen Charakteren, war, wie hießen die? Moment, die fünfte Mitsukage, genau. Die fand ich auch richtig badass-mäßig. Weiß, was Also ihre Kekkei-Genkais allein, das war ja hier Lava und hier Dunst oder Dampf oder was auch immer das war. Ich fand das war richtig krass. Ich fand nur Onoki war ein bisschen überpowered von den Kages, ja. Mit seiner Partikel-Jutsu da. Oh. Direkt in Atome aufgelöst, wenn du davon getroffen wirst. Naja, aber er war alt. Ich meine, sein Rücken, das war ja Ja, seine gut. Schwäche. Ein paar Jahre später lebt er anscheinend immer noch. Also Ja, so, kann sich aber also nicht bewegen. meine. Vor allem, das Ich kann ja meine. eigentlich jeder Tsuchi Kage, wie die heißen, kann ja dieses Jutsu. Die von Edo Tensei wiederbelebte wurde, konnte das ja auch. Ja, der da davor, Mu hieß der, genau. Mr. Verband. Ich muss auch sagen, dass diese Kage wahrscheinlich die letzten wirklich guten designten Charaktere waren in Naruto. Die waren halt wirklich noch cool. Also bis zum 5-Kage-Treffen waren die Charaktere noch alle cool designt und danach wurde es halt echt generisch und da wurde auch unglaublich viel Charakter-Recycling betrieben. Also wenn du überlegst, wie oft dann halt irgendwelche toten Charaktere nochmal, ja, die wurden halt wiederbelebt und müssen dann halt gegen ihre Schüler kämpfen oder was weiß ich, gegen wen kämpfen. Das war halt echt schade und ich fand auch, dass die Kage ein bisschen zu kurz kam. Also vor allem der Kampf gegen Madara war ein bisschen zu. Der hätte man noch mehr ausschmücken können, finde ich. Ich finde, der Kampf gegen Madara hätte da enden müssen, als einfach Gai den so kaputt getreten hat. Das wäre Oh ja. so perfekt gewesen. Einfach weil man es nicht erwartet, dass einfach Gai den kaputt machen würde. Eben darum. Und vor allem, weil es halt so richtig krass rüberkam, finde ich. Madara hätte eigentlich auch der Endgegner sein müssen. Also das, was danach kam mit Kaguya, das war ja. Da möchte ich nichts zu sagen eigentlich. Ja, Das war nur schlecht. kam Für aus mich war nichts. das Kinofilmmaterial, mehr nicht. Die kam Nicht irgendwie mal auch aus dem das. Nichts. Sie wurde irgendwie einmal erwähnt und dann plötzlich war die der Endgegner und dachte mir so, hä, wer ist das jetzt? Vor Ja, auch allem, schon alles wurde davor. verarscht und über Verarsche, weißt du, das kam mir Ja, irgendwie alles stimmt. so Am Ende kam richtig es so, komisch ich habe vor. den Und verarscht, plötzlich hatte Z so den Überplan irgendwie halt. Ich habe das von Anfang an so geplant, als ob. Kamen gar keine Ansätze dazu. ja. Also Eigentlich Madara hat nur hat gedacht, er gefehlt. verarscht alle und dann kommt der Setsu und hat dann schon Madara verarscht und das. Ja, genau, Alter, Danach, das indem er ist diese schlimm. Tafel da gefälscht hat und keine Ahnung. Eigentlich hat nur noch gefehlt, dass Orochimaru dann am Ende sagt, nee, es war alles mein Plan. Ja, ich habe Zetsu erschlagen Ja, und aber schon ja. wieder kann man den Vergleich bringen. Orochimaru war anfangs richtig stark, aber gegen Ende echt ein Lappen, muss man sagen. Vor allem, er kam auch gar nicht mehr vor jetzt am Ende. Ja, Was ist eigentlich aus ihm geworden? er hat Ja, doch das einfach frage ich einmal mich gesagt, auch. dass er Sasuke folgt und fertig. Er folgt halt Sasuke, was Sasuke macht. Ja, Okay, das könnte Sasuke dann dann im ja Kinofilm dann eventuell rankommen, dann. im Endpanel hat Sasuke ja irgendein Geräusch gehört. Vielleicht war es ja auch Orochimaru. Nee, Der das war, weil Stalker. seine Mutter, seine Tochter da wo ich dem was gesagt habe. Und das war dann, ist doch so irgendwie, so ein Klischee, oder? Keine Oder Ahnung. nicht Klischee. Man denkt an jemanden und dann Ja, passiert und da was und dann dann doch denkt, nicht. dann merkt, dann spürt man irgendwas, keine Ahnung. Da suche sie nach einem Timescape echt komisch aus. Ich fand aber, dass Madara, also das Ding ist, dass Madara anfangs eigentlich echt cool eingeführt worden ist. Also als er das erste Mal halt wirklich aufs Ja. Schlachtfeld kommt, das war eigentlich, glaube ich, der einzige Moment nach Pain, wo ich sage, das war richtig geil. Das war entweder ebenbürtig oder besser sogar. Wo dann, also erst, wo er dann halt durch die ganzen Gegnereien wie in so einem Derwisch so richtig durchrast und einfach alles und jeden umhaut. Und dann halt wirklich so eine unfassbar krasse Szene, wo er so einen Meteoriten dann beschwört. Und wer hier der Dingskage hier, wie hieß er? Tsuchikage. Tsuchikage hält ihn so auf und Madara so, oh, du hast ihn aufgehalten, schaffst du auch einen zweiten? Das ist so unfassbar badass und richtig geil gewesen und danach, weiß nicht, hat er noch irgendwas Krasses gemacht. Ich meine, das Jutsu hätte so oft bringen können und am Ende sieht man ihn nur die ganze Zeit mit dem ersten Hokage rumdiddeln da. Das ist auch ziemlich kacke gewesen, finde ich. Das war völlig unlogisch. Warum hat er nicht einfach weiter Meteoriten hageln lassen? Boah, warte mal, Dann ich werde wäre das kurz nicht angerufen. einfacher gewesen. Ja, eigentlich schon, aber. Ich meine, als Edo-Tensei hast du doch, es hieß, man hat unendlich viel Chakra. Ja, das war eigentlich sowieso, fand ich das ein bisschen seltsam. Du hast jetzt unendlich viel Chakra und bist immer wieder belebt. Also eigentlich halt unbesiegbar. Außer wenn du jetzt irgendwie versiegt wirst, aber dann, wenn du diese Unbesiegbarkeit hast, warum bist du dann, also zum Beispiel als Madara, sag ich mal so, schwach, wirklich? Fand's auch irgendwie, ja, das stimmt schon, ich fand's kurios. Als auch hier gerade, als Madara gerade wiederbelebt worden ist, so versehentlichweise von Obito, und er dann auf einmal gegen Hashirama kämpft, dann ist irgendwie Hashirama irgendwie so voll nutzlos geworden, warum auch immer. Dann irgendwie was ausgepackt, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Und ich frage mich immer noch, warum. Ich habe das nicht so ganz durchgeblickt. Wenn Madara war ja auch ein alter Knacker später, also der war ja, der war ja ziemlich alt, der war ja noch am Leben, als er Obito damals gerettet hat. Und auf einmal ist er tot und dann wieder in seinem jungen Körper. Ich frage mich auch, wie der überhaupt Ja, klappen das kann. war echt komisch. Der war, das habe ich auch nicht verstanden. Also irgendwie, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, dass Edo Tensei jemanden zu dem besten Zeitpunkt, wo er gestorben ist, nachdem er gestorben ist, wieder belebt. War ja halt nach dem Hashirama-Kampf oder vor dem Hashirama-Kampf. Aber keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, das ganze Edo-Tensei-Ding ist halt einer der Punkte, die es halt irgendwie kacke gemacht haben, Ja. dann, wo man dann nicht mehr richtig durchgestiegen ist. Um nochmal auf was ist geil an Naruto zu kommen, wenn ihr Jutsu haben könntet oder welches Element ihr gerne haben würdet, wäre auch nochmal interessant, so, wie würdet ihr denn kämpfen, so in der Naruto-Welt? Schattendoppelgänger. Ich finde, die Dinger sind so praktisch, auch im Alltag. Ich wünschte, ich hätte diese Fähigkeit. Ja, wir haben natürlich einen einfachsten Ton, einen schlauen Schattendoppelgänger, der vielleicht immer die Hausaufgaben etc. macht, arbeiten geht, irgendwie sowas. Nein, keine Ahnung. Ich überlege gerade noch, das ist sch schwierig eigentlich. Also wenn ich mir auslösen, also zum Kämpfen würde ich die Fähigkeiten vom Raikage nehmen. Ich liebe sowas, so Blitz ummantelt und dann super schnell sein, das ist mega Ah ja, geil. also mir hat ja also so ja so super schnell ist schon cool, aber irgendwie fand ich vom Raikage nicht so cool. Irgendwie so Itachi-mäßig fand ich cool mit dem Raben, dass er da immer so Illusionen machen konnte. Also ich fand ja das Schutz-Jutsu, also dieses Teleportations-Jutsu von Minato und was später auch Naruto dann auch beherrscht, das finde ich richtig geil. Vor allem, weil du auch halt diese Markierungen brauchst eigentlich. Und ich weiß jetzt nicht, ob es auch entfernungsbedingt ist, aber du kannst dich dann einfach überall hin teleportieren, wo du willst. Wo du halt schon mal warst oder eine Markierung gesetzt hast. Und das finde ich halt schon relativ geil. Ja, Minato hat das auch richtig geil umgesetzt im Kampf, wo dann halt, also vor allem im Spiel ist es dann richtig geil, wenn du irgendwie seine Superfähigkeit hast, dann wirft er einfach, wirfst einfach das Kunai dann über den Gegner, teleportierst dich dorthin, setzt dann das Rasengan ein und machst ihn fertig. Das ist halt richtig geil eingesetzt, so von ihm. Wenn ich mir jetzt so überlegen würde, wie ich kämpfen würde, ich fand es ein bisschen schade, dass wenig mit Metall gemacht worden ist. Obwohl eigentlich so vom Grundlegenden hätte man was mehr damit arbeiten können. Zum Beispiel hätte ich mir gewünscht, dass du irgendwie so einen Charakter hast, wo du, der irgendwie so mit Metall, dass er das verformen kann. Also das hätte ich mir geil vorgestellt, wenn irgendwie jemand mit dem Kunai auf den zurennt, dass er einfach das Kunai mit der Hand quasi in Staub verwandelt. Sowas wäre geil gewesen. Im Endeffekt war das alles eher sehr augentechnikbezogen. Da ging es ja Ja, nur das noch um fand ich auch schon. Rinnegan, Und Rasengan, was ich echt Sharingan. schade fand, war das Byakugan irgendwie Ja. am Ende ist es zwar nochmal aufgetaucht bei Kaguya, aber naja, mehr oder weniger. Aber das ist halt voll in Vergessenheit Ja. geraten. Weil das war ja mal hier auch krasseste Augentechnik schlechthin und so und am Ende ja doch nicht. Sharingan, tausend verschiedene Formen von Sharingan und Techniken und dies, das. Das Man habe ich auch kann nicht ja so damit die ganz. Chakra-Punkte sehen und dass man das später einfach nicht mehr angewendet hat, dass man die Gegner einfach dahin hat, ihr Chakra zu konzentrieren, weißt du? Nee, das Eigentlich konnte total ja nicht jeder. geoverpowerte. Das konnte ja jetzt nur Neji als so Ausnahmetalent, weil umso trainierter die Augen, beziehungsweise umso talentierter man Shido. ist, umso mehr ging das halt. Ja, es ist ein bisschen halt in Vergessenheit geraten und ich habe auch nicht so ganz verstanden, wie das jetzt zum Beispiel mit dem Sharingan in Zusammenhang steht, irgendwie, das war ein bisschen seltsam. Ah, Irgendwie fand ich sollte auch es irgendwie ja, komisch. es wurde jetzt nicht so richtig aufgeklärt, wo das jetzt herkommt. Ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, als hier, es gab ja neben den Weisen der sechs Pfade, da hatte doch hier, also er hatte ja am Anfang das Rinnegan. Seine Mutter hatte auf ihrer Stirn das Sharingan, woher auch immer, wahrscheinlich von der Frucht. Und als er dann seine zwei Kinder bekommen hat, hatte er das eine Kind von Anfang an das Sharingan, glaube ich. Und das andere Kind, nichts. Und von da aus ging, glaube ich, das Sharingan los dann. So wie ich es Kann jetzt sein. verstanden habe. Irgendwie so. Das war halt voll schlecht erklärt am Ende. Ich fand allgemein, dass es Naruto ziemlich den Faden verloren hat, dann nach Pain oder vielleicht sogar schon vorher. Das ist einfach, ja, dass viele Sachen, die eingeführt worden sind, einfach nicht mehr aufgegriffen wurden. Diese Tsunade wollte auch nicht sterben. Erst gegen Pain hätte sie schon sterben sollen, nachdem sie erstmal Madara gezweiteilt hat. Dann hätte sie erst recht sterben können. Dann hätte es einfach einen zweiten nächsten Hokage geben können. Hätte auch in dem Fall auch schon Naruto sein können. War Vor irgendwie allem da ja komisch. Kakashi wird ja nach Tsunade Hokage, aber man erfährt ja gar nicht wirklich, warum er Hokage wird. Ah, okay, weil wurde ja schon Tsunade ist ja damals noch. nach Danzo, wurde ja schon vorgeschlagen. Ja, Ja, aber Tsunade er war er ja noch Hokage. Sie war ja auch wieder fit und gesund. Also, ich Ach weiß so, gar nicht, ja, warum die dann okay. zurückgetreten ist. Rückgetreten, Sie hätte ja. ruhig im Er Krieg auch sterben können. Allgemein hätten ja, alle das alten stimmt. Kage sterben können. Aber der Sie hat ja nur den Hokage-Job angenommen, weil Obito dann gesagt hat, bitte werde der sechste Hokage. Das hat er am Ende ihm noch gesagt, Aber was als interessiert das er das Dorf, seine ne? Kraft wieder zurückgekriegt hat, so als Chakra-Geist sozusagen. Aber wenn ich jetzt im Dorf leben würde und dann hätte Obito, hätte zu Kakashi gesagt, ja, du bist der sechste Hokage, das würde mich nicht die Bohnen interessieren. Ich will das, würde das nicht wollen oder zulassen. Ich meine, okay, ich kenne Kakashi, man kennt ja Kakashi, aber das Wort auch von Obito ist doch nichts wert. Für Kakashi halt schon, leider. Ja, aber Kakashi alleine entscheidet nicht, ob er Hokage wird oder nicht. Das ist halt auch wirklich ein bisschen komisch, weil ja vor allem vorher immer gesagt wurde, ja, Naruto wird der nächste Hokage und so. Also es war schon, er hat sich ja schon aufgeregt, dass Tsunade erst noch Hokage wird und dann halt wird jetzt noch mal jemand anderes und noch mal jemand anderes Hokage. Deswegen ist es ein bisschen sehr, ja, wie gesagt, es hat da irgendwo den Faden verloren. Also Naruto, da gehen wir ja schon in den nächsten Punkt, was denn ist denn so scheiße an Naruto? so Hasscharaktere, wenn ihr denn welche nennen müsstet. Also außer Sakura, ich meine, das ist jetzt offensichtlich, ich glaube, das machen wir dann, da können wir dann später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Jetzt abseits von Sakura, wen fandet ihr noch scheiße? Was ich auch so eher nutzlos fand, war Tenten. Die war ja irgendwie, am Anfang war so Neji's Team und man kannte die halt und am Ende waren die halt auch wieder so nutzlos. Dann im vierten Weltkrieg, wo sie halt diese zwei Waffen da gekriegt hatte, da war sie vielleicht so ein paar Minuten nutzvoll und am Ende wieder nicht. Das fand ich halt auch ein bisschen stutzig. Ja, das kann man eigentlich zu allen von diesen ohne Prüfungen sagen. Aber Tente war da schon wirklich am nutzlosesten. Auch am Ende hatte diesen Waffenladen, was auch komplett unlogisch ist. Da es ja keine Kriege mehr gibt. Also so einen richtigen Hasscharakter habe ich eigentlich nicht, Aber also. ich auch nicht. Aber was ich wirklich jetzt auch noch richtig scheiße fand, also am Ende im Krieg wurden ja alle mit Edo-Tensei wiederbelebt, außer mein Lieblingscharakter, nämlich Jiraiya. Aber Ja, das aber lag ja nur darum, der dass die lag ja im Leiche nicht Wasser. auffindbar war. Ja, also das finde ich jetzt ein bisschen billig als Ausrede, dass der nicht auffindbar war. Also, ich meine, das war ja irgendwo ein Tümpel, ist ja da untergegangen. Also die haben ja wirklich jeden wieder zurückbekommen, außer den. Also, ich weiß nicht. Ja, fand ich schon wichtig, dass er nicht nochmal aufgetaucht ist. Auch wenn es natürlich ein bisschen dumm ist. Ich fand es sowieso blöd, dass dann irgendwelche Charakter wiederbelebt wurden, weil das halt, das war wie gesagt, das Character Recycling auf die schlimmste Art und Weise. Also der Tod von Asuma, das war wirklich ein richtig emotionaler Moment und auch Ja. all der geilsten Kämpfe überhaupt. Und dann, ja, Jetzt er ist kommt er wieder da nicht. und die kämpfen jetzt Schüler gegen Lehrer und dann ist der Kampf vorbei. Aber So ich fand ungefähr. den Kampf gar nicht mal so schlecht, weil man dann irgendwie so gesehen hat, danach, aber erst danach, dass Shoji eigentlich schon richtig krasser Badass sein kann, wenn er will. Das fand ich halt schon cool, als er so seine wahre Kraft dann mal freisetzt, wo er riesig wird oder sowas. Mit so seinen Schmetterlingsflügel am Rücken. Ja, es ist schwierig. Tenten ist jetzt tatsächlich übelst unglücklich geworden, weil ich jetzt die ganze Zeit überlegt habe, Tenten, wer ist denn das? Ich habe die jetzt mit Tamari, ich hab die mit Tamari verwechselt, aber Tamari war ja eigentlich ganz cool so. Die waren ja in der Kampf in schon Auswahlprüfung, der war eigentlich ganz lustig zwischen den beiden, weil der so schnell vorbei war. Aber wenn ich sagen muss, ein Hasscharakter, zumindest genervt hat mich Guy. Den fand ich irgendwie, Echt? ja, es. Was? Nö, nee, das fand ich cool. Insbesondere den Endkampf von dem mehr oder weniger. Da war er cool, das stimmt, aber so auf die Gesamtheit gesehen, der war schon halt so übertrieben, oh, Kraft der Jugend und so. Das fand ich irgendwie, mich hat's jetzt genervt, weil es einfach so halt übertrieben war. Aber wirklich gehasst habe ich ihn nicht. Ich fand, also, ja, was, also, ich hasse jetzt, also, ich wollte so auf Sasuke jetzt mal zugreifen. Ich hasse ihn zwar nicht, aber all dem seine Entwicklung ist ja zu teils echt komisch zu einem und dieses Kräfteverhältnis auf einmal in der Zukunft. Weil zum Beispiel, beim Treffen der Kage geht er einfach mitten rein, wo auf einmal fünf Kage da sind und jeder weiß, die Kage sind einfach die krassesten überhaupt und der geht einfach Acid with a Snuffing rein und kommt lebend wieder raus und dann kämpft er noch gegen Danzo und danach und dann mit Kakashi und Naruto und dann dies und das. Das fand ich halt schon irgendwie echt kurios und hat irgendwie voll gar nicht dazu gepasst. Okay, in dem Fall muss man aber sagen, dass Obito ihn ja gerettet hat, kurz bevor er verreckt wäre. Und dann hat er ja noch hier, wie hieß sie, Karin reingeschickt, um ihn zu heilen. Auch, also okay, das fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, aber was ich halt seltsam fand, ja, er hat Itachi besiegt dann und dann hat er eigentlich seine Rache gehabt. Und dann findet er halt einen neuen Grund, um irgendwie wieder alle zu hassen. Das war irgendwie richtig scheiße, fand ich. Weil da hätte man sagen müssen, ja, er hätte seine Rache gehabt und jetzt geht er halt zurück nach Konoha und was ich, kloppt sich damit Naruto oder sonst was. Aber eigentlich hätte das der Punkt sein müssen, wo er dann mit seinen ganzen Ich vernichte die Welt Gedanken aufhört. Ja, stimmt. Und dann kam halt Obito mal wieder und hat dann so die Wahrheit ausgeplaudert und auf einmal denkt er, oh, scheiße, ich habe Fehler gemacht, ich zerstöre jetzt alles andere. Aber Hauptsache, er bleibt böse. Was eigentlich voll keinen Sinn gemacht hat eigentlich. Ja, auch wie es am Ende dann aufgelöst worden ist. Ich meine, was ist jetzt der Grund gewesen, warum er jetzt nicht mehr Naruto umbringen will? Er hat seinen Arm verloren. Er hat Okay. irgendwie plötzlich verstanden, was er ihnen dauernd sagen wollte. Keine Ahnung. Ging Ja, einfach nur noch also ums Ende. ab diesem Moment, wo dann er so gefragt hat, ja, bist du wirklich noch weiter, in diesem Kampfmodus und Naruto, ja, und Sasuke auf einmal, okay, ich habe verloren, weil ich bin es nicht mehr. Warum auch Ich immer. finde auch irgendwie, Sasuke hat nicht verloren. Ich meine, so im Vergleich zum ersten Kampf, wo Sasuke gewonnen hat, war der zweite Kampf da auch irgendwie schon ein kleiner Sieg für Sasuke. Und ich dachte echt am Ende, dass Naruto steht, vielleicht auch irgendwie seinen Arm verliert, aber steht und Sasuke nicht mehr kann. So fand ich es ein bisschen komisch, so meine Meinung. Aber man muss schon sagen, der Kampf war halt schon, also man will ja jetzt nicht alles Etwas schlecht kurz. reden, aber er war schon kurz, aber ich fand es auch ziemlich gelungen, weil mir hat es gefallen, dass so eher echt viel Taijutsu ins Spiel kam. So im Gegensatz zu den anderen Kämpfen, weil zum Beispiel so 1000 Jutsus aktiv so hier ausgeführt wurden und die halt so nach einer Weile dann nur mit Fäusten so alles geregelt haben, bis die einfach nicht mehr konnten. Das fand ich halt echt gelungen, muss ich schon sagen. Und so im Grunde ist halt Sasuke echt so ein Charakter, also ich mag ihn schon, aber so ein paar Stellen sind halt echt kurios. Es ist gut, dass du das mit dem Taijutsu so anspricht, weil das ist mir auch immer aufgefallen, dass die ganzen Typen, die haben jetzt immer entweder ihre Jutsus oder die halten die Kunas gegeneinander. So, das ist so das Kämpfen zwischen denen. Und da finde ich es halt richtig geil, wenn es einfach mal zu den richtigen Taijutsu-Kämpfen kommt, so zum Beispiel, wo Kakashi dann gegen Obito gekämpft hat. Das war einer der coolsten Kämpfe, weil du hattest immer noch die Vergangenheit mit drinne, dann ist das immer so hin und her geswitcht. Das war richtig cool und es war halt einfach auf Nahkampf erst und dann hat sich's halt zum richtigen Kampf mit allen Jutsus und so entwickelt. Und das gab's, glaube ich, bei Naruto und Sasuke auch, also zumindest in den Spielen gab's das. Das war ganz cool. Beim Anime weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob's das da auch so gab. Also beim Kampf gegen dann so. Oh, weiß gerade auch nicht. Aber zum Taijutsu-Thema ist halt echt, so deshalb liebe ich auch den Kampf zum Beispiel hier Lee gegen Gaara, weil Ja, das ist oder einfach so Lee gegen abnormal. Kimi, ja, dieser Knochenmann, wie hieß der nochmal? Das stimmt, das war aber ein Kimimaro. Filler, Kimi, oder? nee, Nee, das war kein Filler. das Das war kein Filler, stimmt. war einer der besten Charaktere, finde ich, hätte man noch ein bisschen weiter beleuchten können. Da kam ja später ein Shippuden vor, wegen, boah, wie hieß denn der Typ, der mit Sasuke immer abhängt, von dem dieses Mal eigentlich herkommt. Boah, wie hieß denn der? Django. Django oder sowas? Hugo? Jugo, genau. Ach, Aber ich fand warum? die ganze Truppe irgendwie komisch von Sasuke. Ja, voll komisch ausgewählt. Aber Ich ich meine verstehe gar ja nicht, auch. warum er überhaupt die gewählt hat. Hat irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Er wollte nicht alleine reisen. Ja, wollte halt Nee, niemanden das zum hat er nicht. Heilen. Er Seine hat es erklärt, aber irgendwie Chakra-Orden. im Endeffekt, ja, schon. Aber irgendwie auch, im Endeffekt hat es nicht wirklich gebraucht. Ja, Doch am Ende hat okay, er es ja auch hängen gelassen. Karin und Jugo ergeben Sinn, aber warum man da Sugetsu mitgenommen hat, das habe ich jetzt eh noch nicht so ganz verstanden. Ja, ich auch Ja. nicht, weil der hat ja eigentlich, der kann ja eigentlich nichts, bis auf hier ein bisschen mit dem Schwert rumfuchteln und sich in Wasser verwandeln. Sonst hat Aber er das echt kann er keinen dafür, Sinn. aber das kann er dafür sehr cool. Ja, aber ich finde auch die Szenen mit ihm und Karin zum Beispiel, die haben echt so zu teils echt Unterhaltungswert, aber zu allem anderen ist es halt echt so, ja, überflüssig. Diese Karin, die war ja auch eine Uzumaki, oder? Ja, die war auch im selben Clan. Wird ja auch so erwähnt, dass hier der Hauptmerkmal vom Uzumaki-Clan die knallroten Haare sind. Von wo stammt die denn da ab? Ist die jetzt irgendwie auch mit Naruto verwandt oder mit der Mutter Ja, verwandt? Keine Ahnung. das frage ich mich auch, und heißt wohl Uzumaki. das wurde einfach so nebenbei erwähnt und dann halt nicht weiter ausgeführt. Einfach richtig komisch. Das ist so, ich finde so kleine Kleinigkeiten wurden einfach dann komplett ausgelassen, die jetzt nicht schlimm sind. An sich ist es eigentlich egal, ob die jetzt verwandt sind oder nicht. Hätte man Weil vollständigkeitshalber auch erklären können. Nagato, also Pain, war ja auch Stimmt, der war auch offiziell im noch. Uzumaki-Clan. Aber keine Ahnung, weil er kam ja aus einem ganz anderen Dorf. Also das hat mich dann doch verwundert. Die andere Uzumaki, also hier, die Mutter von Naruto, kam ja auch aus einem anderen Dorf. Ja, Ja, stimmt. davon kam ja Naruto und irgendwie kam hier hin, weil die so große Chakra hat und hat deswegen den Fuchsgeist aufgenommen. So habe ich zumindest verstanden. Irgendwie so ähnlich. Ja, die haben irgendwie einen speziellen Körper für diese Geister anscheinend, oder irgendwie so war das, ja. Die haben ja Deswegen auch ist sie jetzt nach hier, Konoha. ja, die haben ja auch hier diese spezielle Fähigkeit, so Tausende von verschiedenen Versiegelungen zu haben oder sowas. Also die sind ja da richtig gut darin und bekannt. Naja, aber wie gesagt, das wird dann halt so nebenbei erwähnt. Ja, Karin ist ein Uzumaki und dann wird es halt nicht weiter ausgeführt. Das ist halt, was ich meine, es werden irgendwelche Sachen reingeworfen, die dann nicht ausgeführt werden. Übrigens fällt mir ja jetzt noch was ein. als sie am Meer kämpfen, da sind die doch bei diesen zwei komischen Brüdern da, die auch irgendwas mit einem neunschwänzigen irgendwie in Ah, sich haben ja, sollen. genau. Und dann haben die hier ihre komischen Waffen, so, und nehmen dann zwei gefangen. Und was passiert am Ende? Ja, die werden freigelassen. Ich habe es überhaupt nicht, da habe ich überhaupt nicht Wurde mit. schon komplett vergessen, alles verdreht. Da wir jetzt andere Hasscharaktere abgehandelt, können wir jetzt ein bisschen über Sakura abwenden. Den Ach. nutzlosesten Charakter in Ja, Naruto. ich finde, da kann man gar nicht viel sagen. War nutzlos. War anfangs ein bisschen sinnvoll. Wurde immer gehypt von dem Autor, Zeichner. Der hat versucht, irgendwas mit ihr zu machen, aber hat irgendwie nie geklappt. Aber sonst habe ich eigentlich nicht wirklich einen Hass auf sie. Meine Lieblingsstelle war einfach, als ich dachte, dass sie endlich stirbt. Als sie bei Sakura, warte, wo waren das? So ziemlich gegen Ende, als Sasuke sein Genjutsu nochmal aktiviert hat auf sie und die dann einfach so in Ohnmacht kippt. Ja, aber Dann wie habe ich mich gesagt, echt gefreut und dann war es doch nicht so und ich dachte, oh Mann. komische Stelle war einfach, als ich liebe dich zu Naruto gesagt hat, aber sonst fand ich die jetzt nicht so erwähnenswert. Ich fand die einfach in dem Sinne überflüssig, dass sie halt nie wirklich gekämpft hat. Sie hat irgendwie nie einen Beitrag geleistet, irgendwie dazu, dass die Handlung vorankommt. Also, wie gesagt, der einzige Kampf, den sie ge gemacht hat, glaube ich, war gegen Sasori. Und selbst da hat sie nicht alleine gekämpft, sondern war sie irgendwie halt in gewisser Weise eine Puppe. Und das war halt sonst. Was ich aber auch echt cool fand, war ganz am Anfang von Shippuden, wo die noch, wo Naruto und Sakura nochmal anfangen, am Anfang gegen Kakashi so Sparring machen einfach, nochmal Ja. das mit den Blöckchen. Da hatte man so am Anfang den Eindruck, wow, die kann ja doch was, die hat aus sich was machen können. Ja, Dann also ich fand auch nochmal allgemein. gegen Sasori, okay, und am Ende war einfach so ein Schlussstrich gezogen. Ich fand auch den Start von Naruto Shippuden richtig stark. War das im Manga eigentlich auch so, dass sie da so einen kleinen Spoiler mehr oder weniger gemacht haben mit Sasuke, also dass sie Sasuke gezeigt haben? Weiß das jemand? Oh, weiß grad nicht. Aber das fand ich richtig cool irgendwie. Hat man irgendwie gewusst, dass sie sich irgendwann treffen, aber irgendwie Naruto war nach den 2 Jahren irgendwie kaum stärker. Sasengan konnte immer noch sein scheiß Das hat mich auch am Fuchsgeist meisten nicht verwundert. So. kontrollieren. Was hat er denn gemacht die ganzen 2 Jahre? Wir Vor werden immer allem, Genjutsu auflösen. ja, ja, wollte gerade sagen, das Genjutsu hat er auch nur so ganz knapp aufgelöst. Hat er auch nicht, er hat, ah, irgendwie komisch, das war Was ich richtig. aber auch komisch fand, war, dass nach diesen 2 Jahren Kakashi auf einmal sein Mangekyō Sharingan anwenden konnte. Ja, und davor nicht, das war, also plötzlich auch ein Ja, neues auf Jutsu. einmal. Ich frag mich, wie hat er das dann geschafft, das so sozusagen zu entdecken? Weil es muss ja irgendwas noch mal passiert sein, damit er es ja dann wieder aktivieren konnte. Weil damals, Ja. aber das erste Mal aktiviert hat er es damals, als er Karin getötet hat. Diese Karin, Rin, ach, Rin hieß die, Rin. glaube ich. Ja, Rin getötet hat. Und dann mega Pause, dann noch nie was und auf einmal, weil die War dieses in Genera verfolgt Shippuden? haben. Einfach so. In Shippuden hieß es plötzlich, ich habe ein neues Jutsu gelernt. Ich dachte mir erstmal Ja. so, hä, was hat er denn gelernt? Und so, plötzlich kommt ja das Mangekyō Weil Sharingan. Sharingan ist halt echt irgendwie richtig kurios, Damals finde ich. haben sich noch alle befragt, was hat er denn gemacht? Er muss doch einen Freund, Freundin töten. Besten Freund, Bruder, irgend sowas töten. Dann kommt sowas. Also es war sogar vorgeplant. Nicht schlecht von Naruto, eigentlich. Das war die einzige Sache, die er wirklich vorgeplant hat. Da kam eigentlich nicht viel. Vor allem hätte Kakashi ja wissen müssen eigentlich, dass Obito noch lebt. Weil die Augen ja miteinander verbunden sind. Also das wurde im Krieg zumindest immer ziemlich stark dargestellt, dass er das sieht, was auch Obito sieht. Ich frage mich, warum Aber das dann vorher nie eine Rolle gespielt hat. Kakashi hat doch ihn getötet. Woher soll er denn wissen, dass Obito auch das Auge hat? Naja, aber wenn Oder man jetzt sehen, ach, so nee, nachgehen schon gut, würde, hast dann recht. hätte ja Danzo keine Kraft mehr, weil dann wären ja Danzos Sharingans auch nutzlos, wenn die anderen davorigen Besitzer tot sind. Die sind ja tot. Dann hätten die Augen ja nicht mehr aktiviert werden können. Ja, aber die Augen von Kakashi und Obito waren ja quasi miteinander verbunden. Also, das war ja Ach, quasi das, da was hat die man eine sehen, sieht der Rückblende andere gezeigt. auch. Also zumindest als Kakashi in der Welt war von Obito da in dieser anderen Dimension, hat er ja genau die Dinge gesehen, die Obito gesehen hat. Also Das von kann daher sogar hätte sein. das ja irgendwie auch vorher schon irgendwie mal zumindest spüren müssen, dass das andere Auge noch irgendwo aktiv ist. Aber ich glaube, das liegt eher so an dieser emotionalen Schwäche dann, dass es so durchsickt oder sowas. Vielleicht war das ein Ku Ja, okay. Die Weil sonst Spekulation hätte sind halt ein ja bisschen nutzlos. Obito hätte ja auch dann die ganze Zeit sehen können, was Kakashi gemacht hat. Aber ich glaube, das konnte er ja nicht. Das hätte ich im Endeffekt aber auch viel cooler gefunden, wenn Obito so seinen Plan auch aufgestellt hätte, indem er quasi so Kakashi ausspioniert hätte. Das Stimmt hätte eigentlich, viel daran mehr habe ich Sinn nicht ergeben gedacht. auch. Das war voll cool gewesen. So Kakashi ist an allem schuld. Was ich ein bisschen schade fand, nach dem Timeskip, dass die ganzen coolen Charaktere aus den, zum Beispiel die Shonen-Prüfungen oder halt allgemein aus der Origin-Story irgendwie wirklich sehr in den Hintergrund geraten sind. Also wenn du überlegst, du hattest halt eigentlich coole Charaktere, also auch neben Hinata, wie hieß der Insekten? Shino. Nein, doch, oder? Doch, doch. Genau, oder? Ja. Ja, zum Beispiel Shino, ich weiß gar nicht, wie, der hatte kaum noch irgendwie Screentime oder ja gut, Shikamaru, glaube ich, kam nochmal. Und Ino und Defetti. Und sonst irgendwie allgemein fand ich, dass die viel zu kurz kamen. Shino hat ja im Vierten Weltkrieg noch so einen kleinen Auftritt, aber das war im Filler. Also der hat dann auch gekämpft gegen so seinen alten Kollegen, der zur Nähe-Einheit von den Anbus gewechselt hat und da so wie Danzos rechte Hand wurde. Da hat man so einen kleinen Auftritt dann nochmal gesehen, aber sonst eigentlich nicht. Oder Kiba, gut, Kiba war eigentlich auch ein bisschen kacke, aber trotzdem, dass die dann halt einfach irgendwie alle so nebenan gestellt worden sind, das fand ich ein bisschen schade. Obwohl man halt natürlich sagen muss, man brauchte die Zeit für die ganzen Charaktere von Akatsuki, aber sonst halt fand ich es ein bisschen schade, dass dass die nicht weiter mal so sind, sag ich mal so, das war ein bisschen kacke, aber Ja, da hätte man es aber dann so machen können, so wie bei hier mit dem Team von Shikamaru, dass so zwei von Akatsuki dann zum Beispiel gegen das Team von hier Shino zum Beispiel kämpfen. Da hätte man das ja auch so machen können nochmal. Aber irgendwie war das das einzige Mal, dass Akatsuki dann gegen einen anderen Team gekämpft hat. Einmal noch hier mit Guy. Aber da war und Lee, aber da waren ja die anderen auch da, aber sonst eigentlich nichts. ja, die anderen Charaktere waren halt so richtig typische Shonen-Nebencharaktere. Das ist halt, ändert Ein halt bisschen einer mit. Dragon Ball. Irgendwann Ja. gehen alle in Vergessenheit. Einfach ein bisschen reinwerfen, wir können ein paar coole Techniken, ab und zu tauchen sie auf, aber das war's auch schon, ja. Ne, ich finde es einfach überraschend, weil sie ja in der Origin Story ziemlich große Rollen hatten. Also auch neben der Shonen-Prüfung, die haben ja dann Sasuke noch verfolgt. Das waren ja auch coole Kämpfe und alles. Und dann sind sie halt einfach, ja, viel nicht mehr relevant. Das war ein bisschen kacke, fand ich. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Das ist ja genau wie bei Dragon Ball. Normales Dragon Ball spielen die alle noch eine Rolle und ab Z sind sie alle nutzlos. Tenshin Han, der ehemalige Weltmeister, wird einfach, kommt nicht mehr Direkt. vor. Gerankt. Gibt es denn irgendwie eine Hassszene, eine Szene, wo ihr ganz schlimm fandet? Irgendwo in Naruto? Ja, habe ich schon ja erwähnt, mehr oder weniger. Also die ganze Sasuke-Buchart fand ich schon recht komisch. Also, irgendwie habe ich da dauernd Kopfschmerzen bekommen. War schon echt kurz davor aufzuhören. Was ich Weil komisch fand, oder ja, red weiter erstmal, blöd. ist okay, mach du. Nein, nein, nein. Ja, irgendwie keine Ahnung. Dieser ganze Plot war irgendwie so gestreckt. Deswegen ist irgendwie komisch. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der der Meinung ist. Was ich komisch fand, also von der Szenerie her, war, als sie mit Kaguya gekämpft haben und warum auch immer jedes Mal die Welt ändern konnte. Ja, das war ja, die war ja der Gott höchstpersönlich. Ja, allgemein, also die ganzen Szenen mit ihr, oh nee, ich kapiere das nicht, warum man das so eingebaut hat. Das war Ja, so unpassend. war alles total unnötig mit Kaguya da noch weiterzuführen. Man hätte davor einfach einen Schnitt machen müssen und, oder Madara als Endgegner erhalten müssen, aber wie Ey, gesagt, das der war halt starb das einfach. Beschissenste. Der starb einfach irgendwie aus dem Nichts, finde ich. Irgendwie erkämpfen plötzlich, implodiert er innerlich. Und dann kommt Ja, einfach Kaguya raus. so. Einfach wegen Zetsu, die versucht es, die ganze Welt versucht, den zu bezwingen. Und dann kommt der schwarze Zetsu von hinten, kurz durchbohrt, fertig. Wow. So richtig emotionslos irgendwie. Oder mit Ja. der Begründung, ach, ich habe euch alle verarscht. Nee, das Allergeilste war, es gab ein Interview mit dem Autor, da hieß es, der Autor weiß nicht, wie er Madara besiegen soll. Aber das war wohl die schlechteste Entscheidung, die er jemals machen konnte. Und Kaguya wurde dann relativ locker besiegt, eigentlich. Also im Ja, auch Verhältnis nicht. zu Madara ziemlich locker. Was ich auch davor komisch fand, wie halt Naruto und Sasuke ihre Kräfte bekommen. So, was war das? Irgendwie Ja. Geist aus der Vergangenheit gibt denen die Kräfte. Okay, Jo, logisch. einfach, die kommen Einfach Die wieder haben aufs ja, Gewehr. die haben ja ihre Kräfte, glaube so wie ich es jetzt verstanden habe, das war ja dieser Geist. Und da kam ja nur, weil sie dann, also bei Inkarnation von Sasuke, dem. ja genau, Sasuke hat sie dann gekriegt, weil er dann Hashiramas Zellen in sich bekommen hatte durch Kabuto, als er ihn versucht hat zu heilen. Und Naruto, weil er dann endlich alle neuen Bijugeister in sich hatte. Und darum sind dann diese Geister gekommen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Weil die hatten ja die Chakra von den Söhnen hatten ja sie ja schon in sich, weil es ja diese Reinkarnation war. Und durch diese Auslöser ist dann diese Geist erschienen. Was aber dann unlogisch ist, weil Sakura und Kakashi ihn ja auch sehen konnten. Ja, das eben, das meine ich, hä, das war irgendwie, ich habe es überhaupt nicht gerafft, das hat auch überhaupt nicht gepasst, sage ich mal so, in das ganze Bild, dass plötzlich irgendwie, ja, kommt irgendwie ein Geist an und verleiht ihm Ja. Kräfte. Plötzlich kommt Sasuke mit dem Rinnegan. Also die schlimmste Szene in Naruto fand ich eigentlich war, als Sasuke aufs Schlachtfeld kam und gesagt hat, er möchte Hokage werden. Oh Gott. Also ganz ehrlich, danach war, ich weiß nicht, und danach möchten plötzlich alle Hokage werden. Sakura will Hokage werden, dann hier Kiba will Hokage werden. Was ich aber cool fand, war, als Shino dann so Kiba so einfach so gesagt hat, ja, brauchst du eigentlich nicht mehr reden, Sasuke klaut dir eh die Show. Das fand ich echt witzig. Hat dir recht. Das war halt einfach so ein typisches Beispiel für totaler Klamauk und der hat halt nicht gepasst, fand ich. Das war Mitten irgendwie. auf dem Schlachtfeld in einem Krieg oder reden die darüber, wer Hokage sein möchte? Während da im Hintergrund Leute sterben. Hey. Naja, auch davor, wo Orochimaru hier Tsunade wiederbelebt und alles, und dann albern hier Karin und Zugatsu wieder rum hier, das ist einfach so unpassend und das ist halt etwas, was mich in Shonen, egal, also sei es jetzt One Piece, Bleach oder Naruto, extremst nervt, weil das reißt einen total aus der Atmosphäre. Ja, und was ich mich immer noch frage, wie hätte Obito den Krieg gemacht, wenn Kabuto nicht geholfen hätte mit seinem mit den Wiederbelebungen? Ja, Der dazu Krieg wäre Armee. ja so sinnlos gewesen, weil wie hätte er das gemacht? Die Zetsus sind ja richtig nutzlos. Er hätte vor allem Madara nicht wiederbeleben können. Den hatte er eigentlich vor Keine mit. Ahnung, was er sich gedacht hat. Wobei, der eigentliche Plan war ja damals noch mit hier Edo Tensei, Versuchen. nicht Edo Tensei, wie hieß, oder? Keine Ahnung, wie das, was Nagato halt angewandt hat, Ach so, auf ja, stimmt. Madara zu machen. Aber dann hat sich ja irgendwie sein Plan geändert mit der Begründung, nee, ich möchte ja das alles machen. Und das schaffe ich ohne ihn. Und das hätte er ja niemals geschafft. Deshalb fand ich es auch so krass. Irgendwie ist ja der eigentliche Badass des Kriegs ist ja eigentlich Kabuto, finde ich. Ja, aber Oh, ich Kabuto. mag den Charakter überhaupt nicht. Das ist Also, mein Hauptcharakter. ich fand ihn eigentlich anfangs ganz cool, wo er noch, sag ich mal, bloß so der einfache Medizin-Ninja mit irgendwie coolen Angriffen war. So, wo er halt noch nicht dieses Schlangendings hatte. Der war eigentlich ganz cool, auch der Kampf gegen Naruto und so, das fand ich nicht schlecht. Aber dann war er halt vom Design, er war wie Orochimaru. Und ein bisschen wie Obito, so, das war eigentlich das gleiche Design, irgendwie ein bisschen schuppige Haut und dann noch so weiß. Und vor allem, wie er dann irgendwie diese Kraft bekommt, wie Ja, irgendwie, einfach aus dem Nichts. er hat mit Drachen geredet, oder was war's? Er Und hat dasselbe, erzählt, was Naruto gemacht hat. er hat das Hier. ja genau, er war ja auch in dieser Schlangenwelt und hat da den Eremitenmodus gelernt. Ergibt Sinn irgendwie, hä? Also das war total. Das hat einfach nicht gepasst und hier auch, wenn man es vergleicht mit dem Spiel, da fand ich es sogar noch deutlich besser, weil da hatte Kabuto die Fähigkeiten von den, weiß gar nicht, wie die hießen, mit dem Fluchmal, noch in der Origin Story, die halt Sasuke entführt haben. Ah Die ja. Fähigkeiten hatte der und dann hast du halt gegen den gekämpft und der hatte halt immer die Fähigkeit von jemand anderem. Das war ganz cool umgesetzt und im Anime war das. Ein ziemlich lahmer Kampf, fand Ey, ich. ich finde aber Gabuto war irgendwie von Anfang an schon richtig overpowered. Wenn ich an den Kampf denke, wo er mit Jiraiya, Tsunade und Naruto gekämpft hat. Ey, da ist er doch voll abgegangen, obwohl er noch zu Tsunade war so jung richtig war. nutzlos in dem Kampf, ey. Als zukünftiger Hokage nichts gerissen, ey. Ja, ist echt so, der Kampf war voll unlogisch. Ich meine, Tsunade, einer der drei Sannin, ist ja eine lebende Legende, jeder auf der Welt kennt die, kommt nicht gegen den an. Was soll denn das? Ja, und dann wird er halt besiegt durch dieses komische Jutsu von Itachi. Obwohl ich Das halt eigentlich, also die Idee fand ich nicht schlecht, aber das war halt irgendwie auch nur so mäßig umgesetzt. So, ja, hier, der ist jetzt dann gefangen und irgendwann wird er wieder gut. Ja, wie jeder einfach, jeder wird gut, wie bei Obito, ohne Grund, das ist so scheiße. Wir hätten ihn sterben lassen sollen, das war wenigstens so ein denkwürdiges Ende für ihn gewesen, aber nein, er wird ja gut. Warum auch immer, weil er aus dieser Schleife dann entkommen ist, oder ich habe mein wahres Ich gefunden. Naruto werden alle gut. Und vor allem dann nur um Sasuke dann wieder zu beleben. Das war die einzige Tat, die er danach gemacht hat, oder? Also sonst hat er nichts Ja. weiter sonst beigetragen. Am Ende sieht man den noch ganz kurz, also wie er aus diesem heiligen Baum, als er in den Zetsu da gefangen war, kurz rauskommt mit Orochimaru und danach auch nichts mehr. Ja, überhaupt, was mit Orochimaru jetzt ist, wird halt nicht weiter aufgeklärt. Das ist scheiße. Und da kommen wir doch gleich zum nächsten Punkt, dann so nach dem Ende von Naruto, wie es denn jetzt weitergeht. Also sind jetzt noch sehr viele Fragen offen. Soweit ich gelesen habe, soll es einfach erst mit den Kindern weitergehen, dann wird man bestimmt irgendwas auch von den anderen erfahren. Also in dem Film wird der, glaube ich, ein bisschen drauf angespielt und so, ne? Ich glaube, im Dezember kommt der, glaube ich. So, dieses Jahr, glaube ich, nur 2 Jahre nach dem Krieg, da wird der, glaube ich, ein bisschen was nochmal klargestellt, aber sonst. Ich fand aber das Ende auch etwas kurios. Also Ich ganz auch. viele Sachen haben mir nicht gepasst. So Ja. ein Punkt, den ich nervig fand oder beziehungsweise unpassend, als nur das Grab von Neji gezeigt haben. Allgemein fand ich, im Krieg waren sowieso viel zu wenig Verluste für die Guten. Nur Neji ist gestorben, sonst keiner. Ja, also kein nennenswerter. Und dann wirklich zeigen die nur das Grab von Neji. Ich meine, das war ein Krieg, wo alle Nationen vereint waren. Das basiert darauf, die Geschichte, dass alle zusammenhalten am Ende. Und da könnte man auch ruhig quasi so ein gesamtes Grab zeigen. So, dass wo Ja. alle quasi geehrt wurden, die in diesem Krieg gestorben sind, aus allen Ländern, nicht nur Neji. Also ich finde das, fand ich ein bisschen unpassend. Da gibt es doch auch diesen Denkmal vom Dritten Weltkrieg, wo dann alle zum Beispiel jetzt in einem Dorf halt jedes Mal so ein Denkmal. Wo dann die Namen draufstehen, weil es in Krieg gefallen ist. Und wir sehen Neji. Wow. Richtig emotional. Als wäre nur einer in dem Krieg gestorben. Ja, irgendwie fand ich das auch komisch. Und ich finde, dass halt dieses Ninjatum jetzt in das Ende gar nicht mehr so wirklich reinpasst, da ja alles so neuzeitlich wirkt, jetzt mit Laptops und fette Stadt im Hintergrund, Ja. aber hier, wie heißt es, Konohagakure sieht immer noch so aus wie früher, also so altmodisch. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Filler-Folgen war oder normale, aber also in der ersten Staffel im normalen Naruto gab es ja auch sowas wie Motorboote und Walkie-Talkies. Das gab es ja noch. Da habe ich mich immer gefragt, hey, die haben doch so Elektrizität und so, warum leben die dann so altmodisch? Ja, das war irgendwie so ein komischer Mix aus allem. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so scheiße umgesetzt wird. Mit dem Roboter gab es irgendwie so eine Filler-Folge, irgendwie Roboter Naruto. Da habe ich nach ein paar Minuten ausgemacht, weil es so kacke war. Ah ja, stimmt, das gibt's ja auch in dem neuen Videospiel. Gerade, ja, ist ja auch kurios. Dieses Ninja-Setting passt halt nicht in Neuzeit rein, das ist altmodisch, das hat auch in der alten Zeit zu spielen und nicht in, was weiß ich, in der Big City, ey. Naja, es geht ein bisschen mit gemischten Gefühlen ran jetzt, es soll ja eine weitere Serie dann geben. Also zum einen, sag ich mal, es ist die Möglichkeit, jetzt nochmal von vorne anzufangen. Jetzt nochmal, wie halt Naruto angefangen hat, nochmal ein bisschen, ja, weniger überzeichnet, weniger episch und alles, und dann kann man das schön aufbauen. Andererseits muss ich sagen, dass jetzt schon ziemlich lange die Luft raus ist, was vor allem die Story angeht, und ich jetzt nicht wirklich glaube, dass das jetzt irgendwie mitreißen werden kann, wenn der jetzt der Autor mit demselben Niveau weitermacht. Dazu muss ich noch sagen, dass der Mangaka auch gar nicht mehr die Power hat, so eine Serie zu machen. Also wirklich so eine wöchentliche Serie. Soweit ich gehört habe, kommen da jetzt nur noch dann Kapitel pro Monat oder sowas. Es soll auch eine ganz Also kurze Serie so werden, 2 Bände Miniserien, oder so. weil das ist einfach zu knallharte Arbeit, eine wöchentliche Serie zu produzieren. Warte, aber Überleg. wer. Da Oder kommt jetzt auch nicht der. unnormal viel, da wird jetzt einfach ein bisschen noch kommen. Ein paar Ja. Bände. Ja, genau, so kleine Spin-offs kommen ja jetzt, aber das ist ja nicht viel. Ich denke mal, nur um das Ganze nur den Abschluss noch ein bisschen abzurunden, wird noch was kommen, aber eine richtige Serie mit Naruto denke ich nicht. Ja. Ja, auf keinen Fall. Nee. So, vielleicht so ein paar Folgen. Und das reicht dann, glaube ich, auch. Ich meine, es wird, glaube ich, auch nicht sehr viel interessieren, was jetzt mit den Kindern passiert in der Zukunft. Ich Die sehen ja auch zu weiß, 90% scheiße aus. ja. Und die Namen auch. Ich hätte es so gefeiert, wenn einfach Naruto ein Kind hat namens Jiraiya, das hätte so gut gepasst. Oh ja. Wieso Ja. heißt das Kind jetzt aber Burrito? Boruto, also japanische Boruto, weil es nur die erste Silbe dann vertauscht wird von den japanischen Zeichen, ja, oder genau fast gleich aussieht, irgendwie so. Im Englischen dann Bold oder sowas. Ja, die Kinder sind teilweise echt missraten. Ich weiß nicht, ich finde das von Sakura und Sasuke eigentlich ganz okay. Und ich finde jetzt Bold nicht so schlimm, muss ich Obwohl sagen. die Ja, ich Kinder finde von den Naruto Namen gehen. halt echt komisch, aber vom Design her passt er Aber schon. das war die anderen Kinder, ey. Das Kind von Shoji, ach du Scheiße. Was hat ein Oder von Ino mit Ino. Zeit zu tun? Der hat Und den das Kind von ganzen. Sai, ey. Aber man hat ja gesehen, man hat ja in diesem Ausschnitt gesehen, als sie alle in diesem Baum gefangen waren, so was ihre Träume sind. Da hat man ja bei Ino gesehen, dass die ja träumt, dass Sasuke und Sai sich um sie streiten. Ja, gibt Sinn. Herr Sai war eigentlich nur ein Sasuke-Ersatz. Ja. War ja mehr nicht, ja. Und ich fand, das war auch eher mehr schlecht als recht. Zum Irgendwie ist Anfang so. war, ja, am Anfang war das gut. Am Anfang fand ich lustig, wie er Naruto halt immer beleidigt hat, dass er keine Eier hat und so. Das hatte schon was, aber er war halt irgendwie charakterlich einfach unglaublich blass. So, also er hat irgendwie. Blass. Ja, er kam halt aus dem Blass, haha. Untergrund, wa? Quasi Ja, schon, Schonerkind. aber er war halt einfach. Ich könnte jetzt nicht sagen, was jetzt hier irgendwie für Sai typisch ist. So, er hat, macht Was? jetzt seine Maltechnik so, das ist halt seine Kampftechnik, aber so charakterlich hat er irgendwie überhaupt nichts. Ja, sein Charakter hat sich ja quasi erst geformt, als er da war. Er muss ja quasi Freundschaft und überhaupt Charakter erstmal lernen, was das überhaupt bedeutet oder Ja, aber was. selbst danach hat er irgendwie nicht wirklich was, finde ich. Der ist jetzt irgendwie halt wie halt ein richtiger Nebencharakter fühlt er sich an. Das ist ein bisschen verbrauchtes Potenzial. Vor allem fand ich es lustig, als Sasuke und Naruto und Sakura in den Kampf gehen und sagen, ja, Team 7 ist wieder vereint und dann kommt Sai, will irgendwas machen und muss dann gerettet werden oder sowas. Das war ein bisschen Ich gehöre albern. auch zum Team 7 und dann fliegt er erstmal durch die Gegend und wird geklatscht. Das hat ihn ziemlich gut beschrieben. Auch mit Yamato, der war irgendwie 10.000 Kapitel weg. Der kommt wieder so im letzten Kapitel, so, oh, da ist er. Da war Endlich. ja Wird gefangen noch in gar nicht diesem beleuchtet. Zetsu, der kam ja ein paar Mal vor, dieser Spiral-Zetsu, darin war er gefangen. Aber irgendwie so im Endeffekt. Oder irgendwie so stiefmütterlich behandelt. Ich finde aber auch, das ist, ja, das stimmt schon, aber bei Sai fand ich es eigentlich echt krass, wie er an Schwäche eigentlich abgenommen hat, wo wir gerade dabei sind mit so verschiedenen. Das Potenzial, weil am Anfang war er doch übertrieben stark. Da haben die doch alle versucht, den irgendwie anzugreifen. Und der hat halt so alles so aus allem ausgewichen. Und hier so, ha, ich bin in der Anwohn-Näh-Einheit und ihr könnt mir gar nichts. Und am Ende ist er halt echt irgendwie so nutzlos geworden. Ja, aber Um das auf war das ein Ende komplett zu zu früh. kommen, was ist eigentlich aus den Bijus geworden? Man sieht ihn ja echt nur den neunschwänzigen am Pennen im letzten Panel. Ja, der Aber sonst gar nichts. Achtschwänzige ist Immer noch bei bei Killer B. Killaby, der irgendwie voll unwichtig geworden ist. Und die anderen sind, soweit ich weiß, bei ihrer alten Heimat, jetzt so wie die es eigentlich vorhatten, zum Beispiel der eine jetzt in der Höhle oder dies, das. Und Teil des Chakras ist ja immer noch in Naruto, dass da sozusagen der Treffpunkt für alle ist, falls sie reden wollen. Und ich frage mich aber, was aus dem Einschwänz aus Shukaku geworden ist. Weil Gaara hat ihm ja nach seiner Hilfe gefragt. Ob die jetzt wieder so zusammenkommen oder nicht? Finde ich irgendwie cool, Das ja. Wort Bijuu kam auch erst nach Naruto Shippuden. Davor wurde es nicht einmal erwähnt. Oder habe ich das irgendwie verpeilt? Vorher hießen sie mal Chakra-Geister oder Aber sowas. irgendwie sowas. Plötzlich hießen die Bijus. Ja, die kamen vor, weil Man hat auch. also indirekt eher, weil Itachi und Kisame sind ja da aufgetaucht. Und haben ja dann erklärt, was sie wollen. Und da haben die gemeint, ja, diesen neunschwänzigen Geist, also den Geist haben die ja noch gesagt, glaube ich, aus Naruto wollen die Man hat auch holen. nie gesagt, dass irgendwie als Gaara gegen Naruto gekämpft haben, dass die Ähnlichkeiten, also dass sie schon Ähnlichkeiten haben, aber dass die beide Bijuu-Leute sind, sondern einfach nur, dass sie zwei Monster in sich haben. Warum auch immer. Hat einfach gar nicht erzählt, dass hier der Shukaku-Monster, also beziehungsweise der Bijuu von Sunagakure war. Wurde, glaube ich, erst so am Anfang von Shippuden dann erklärt, Ja, eben, glaube es ich. wurde erst gegen Ende erklärt, dass der Shukaku halt eben einer von den Bijus ist. Fand ich etwas komisch, aber der Start von Naruto war, Shippuden war aber gut, muss man sagen. Da ging es ja sofort los, während Naruto gekämpft hat, da Sparring gegen Kakashi gemacht hat, ging es ja in Sonagakure gegen Gaara, gegen Deidara schon ab. Ja, allgemein, so bis Pain war es eigentlich ziemlich flüssig, würde ich sagen, ging es ordentlich voran. So in der Sache. 5K getroffen war noch ganz okay und dann halt Krieg war einfach total versaut mit allen Fillern und ging halt einfach nicht mehr. Fand ich, war richtig scheiße. Bin mal gespannt halt, was aus diesen Spin-offs wird. Meinetwegen macht ein paar Serien zu Hinata und den Rest könnt ihr lassen. Mehr brauche ich dann nicht davon eigentlich. Also ich finde es eigentlich schön, dass es jetzt sein Ende gefunden hat. Und ich überlege jetzt halt, ob ich das Ganze nochmal von vorne durchgucke, so alles in einem Zug, weil es war eigentlich schon geil, zumindest bis Pain. Ich denke mal, ich werde, wenn der Anime zu Ende ist, mir den Anime nochmal ganz geben und dann die Filler überspringen. Ja, Weil die die Filler. Story-Folgen waren Ja. eigentlich immer ziemlich geil in Naruto. Also, Ja, das wenn die nicht stimmt. gerade gefillert wurde oder Rückblenden kamen, was ja auch meistens nur in Fillern war, waren die Story-Folgen eigentlich schon ziemlich geil. Mir überlegt, einfach den Manga einfach komplett von vorne, also nur den Manga komplett von vorne durchzulesen nochmal. Gibt es eigentlich Aber zeitsparender. in den Manga-Bändern, hat die einer von euch? Hatte mal welche. Gibt es auch so wie bei One Piece Manga-Bänder diese Fanpost, wo Oda quasi Fragen beantwortet? Also die ersten, ich hatte die ersten 15 oder so. Nee, da gab es sowas nicht. Aber es war, wie gesagt, ich glaube, das hat Oda auch erst viel, viel später angefangen, oder? Nee, das ist schon in den ersten Bändern drin. Ich habe Also, die ich ersten glaube 30 nicht. hier. Bei Hunter x Hunter hier hat es ja auch sowas nicht. Da gab es mal ab und zu so Zeichnungen von anderen Ich finde das immer Mangas. ziemlich geil mit den Fanposts, wo Ich halt finde es auch auch Fragen cool. beantwortet wurden von den Fans. Weißt du? Finde ich auch Ziemlich gut. cool. Nee, ich habe keine Bänder, ich kann mir das nicht leisten. Alle wird Du damals bist ein anderer gebraucht Arm. gekauft. Nee, ich habe sie sogar geschenkt bekommen. Ja, dann Habt lieber ihr dann genommen. gekauft. Ich sage, ich habe auch keinen Manga-Band im Originale hier. Aber hier ein paar könnt ihr euch ja kaufen hier. Wenn ihr lest das ja, guckt das ja, ein bisschen unterstützen kann man. Auch wenn er nicht unbedingt braucht, aber vielleicht die Verlage in Deutschland. DVD regelt. Aber das ist jetzt Ich ein habe sogar anderes eine Thema. DVD zu einem Film. Boah. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ich finde nur, die Preise sind wirklich schon ein bisschen übertrieben bei dem Manga. Also ich meine, 6 Euro für so ein kleines Büchlein, ne? Ah, das geht noch. Guck mal hier, die Anime-DVD. 60 Euro für Aber 5 Folgen. bei der Menge, die man da quasi kaufen muss, um wirklich alles zu lesen. Ja, das ist ungefähr eine Stunde. Siehst du es? Eineinhalb vielleicht. Die Vor allem alten sind die Bänder konnten. Wie Produktionskosten viel voll kosten niedrig, die? Ja. 6 oder was? Ja, 6. Für 10 Kapitel sind es, glaube ich, beim Einband, oder? Ah, ich finde das viel schlimmer. Bei den ganzen Anime-Boxen. 40 Euro für Ja, das ist auch voll 5 übertrieben, ne? Euro. 5 Folgen. Vor allem sind diese Vergleich. Boxen so richtig schlecht produziert, also sie sind total Ja, unhandlich, ne? Das die sind nicht mal so qualitätstechnisch gut. Ich habe letztens einen in der Hand gehalten. Sieht nicht mal ich gut habe aus. Glück, ich hatte Glück gehabt, ich habe alle Dragon Ball Z und Dragon Ball Boxen für 100 Euro bekommen. Warte, ja Originale noch. verpackt. Die habe ich natürlich direkt zugegriffen, ne? Aber hier zum Beispiel Big Bang Theory, da kriegst du die ganze Staffel für 20 Euro. Das ist was anderes. Aber Blu-rays sind sowieso aussterben. Das geht jetzt nur noch Ja. in Richtung Streaming. Ja, wir haben ja jetzt in Deutschland Crunchyroll, da kannst du auch für, weiß ich, paar Euro im Monat auch alles im Simulcast gucken, alle alten Serien kannst du gucken. Also kostenlose Variante und mit bezahlt. Eigentlich kann mir nicht vorstellen, dass die Preise weiter so hoch bleiben. Aber wir weichen ein wenig vom Thema ab. Eine letzte Frage habe ich noch. Was würdet ihr denn anders oder was würdet ihr denn besser machen bei Naruto, wenn ihr könntet? Den Krieg einfach nicht strecken, da wollte einfach der Autor nochmal alle Charaktere nochmal kurz zeigen, was aber sich echt gezogen hat, noch Gegner, die waren, mit denen hat man einfach keine Verbindung gehabt, als plötzlich diese zwei Leute da am Wasser da diesen Fuchsgeist in sich hatten oder das Chakra von dem. Also ja, super, waren zweimal stark, aber irgendwie hat es einfach keinen Spaß gemacht, die kämpfen zu sehen. Aber sonst davor, weiß ich nicht. Also ich hätte komplett das, oder nicht komplett, aber ich hätte die Geschichte mit dem Sharingan etwas geändert, weil am Endeffekt war irgendwie das Sharingan etwas zu krass und es war halt auch ein paar Logikfehler drin. Am Anfang hieß es ja irgendwie, man kann zum Beispiel jetzt das Susanoo nur aktivieren, wenn man zwei Augen, also wenn man wirklich beide Augen hat und warum Obito das nicht konnte. Aber am Anfang im Krieg konnte dann als Madara wiederbelebt worden ist und Gaara fast versiegelt hätte, konnte auf einmal Susanoo aktivieren, obwohl er keine Augen mehr hatte. Das ist echt unlogisch eigentlich. Da hätte ich da was geändert und halt dann, wie gesagt, allgemein den Krieg. Das Ende vom Krieg gerade mit Kaguya, das hätte man eigentlich nur weglassen müssen. Dann wäre der Krieg schon besser gewesen. Und vielleicht hätte man Orochimaru statt Obito mehr in den Krieg einbringen müssen als Böser. Ja. Weil ich weiß, Orochimaru war für mich immer böse. Warum er einfach nur Sasuke folgt auf einmal, ist für mich auch ein bisschen unbegreiflich. So, aus dem Nichts. Man weiß nicht, was dahinter steckt oder ob er sich da was dabei gedacht hat. Aber ich würde mal erstmal so sagen, dass man wahrscheinlich nach Pain hätte man wahrscheinlich gut und gerne mal ein halbes oder ein ganzes Jahr Pause machen sollen, damit man sich mal die gute Story überlegt, wie es dann weitergehen soll. Weil wenn er sich das so ausgedacht hat als Ende, dann ist das wirklich, wirklich schlecht, finde ich. Dann hätte er einfach mal lieber sich mal Gedanken machen sollten, so eine Zeit lang, wie er das denn weiterführen möchte. Weil so wie es jetzt ist, wirkt es halt schon sehr, ja, durcheinander gewürfelt und einfach nicht in sich geschlossen. Sag mal so, die verdienen ja auch jede Menge Geld an diesen Serien. Ich denke mal, dass vielleicht der Mangaka auch ein bisschen was anderes im Kopf hatte, als er dann im Endeffekt umsetzen musste, weil der vielleicht ein bisschen Druck gekriegt hat wegen der, ja, zieh mal ein bisschen in der Länge, damit wir noch mehr Kohle machen können oder sowas. Ich meine, das kann ja auch dahinter stecken, ne? Ja, muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Das stimmt schon. Naja, da hätte man vielleicht einfach mal einen coolen Filler machen können. Also man hat ja, ich sag mal so, die Charaktere für einen guten Filler sind ja da gewesen. Also bestes Beispiel sind ja die sieben Schwert-Ninjas, die dann einfach mal auftauchen und dann wird gesagt, ja, die sind böse und ihr müsst jetzt gegen die kämpfen. Die sind dann, weiß ich, wie viel, 5 Episoden da und dann sind sie wieder weg. Ja. Und das ist halt einfach. Da hätte man ruhig mal darauf verzichten können, diese sinnlos Filler zu nehmen und halt da einfach mal ein bisschen von der Hintergrundstory einzubringen. Das wäre geil gewesen, finde ich. Ich meine, die haben ja auch coole Schwerter und alles, deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum man halt so sinnlos Filler statt irgendwie Charaktere zu nehmen, bei denen das einen interessieren könnte. Waren die 7 Schwerkämpfer eigentlich alle tot oder waren die noch am Ja. Leben? Ja, die meisten waren Und die ja wiederbelebt, von ne? damals schon tot. Aber dann frage ich mich, warum Kisame nicht wiederbelebt worden ist. Weil er Weil die war ja wussten auch. nicht mal, dass er tot ist. Hat Er sich ist doch auf dieser Insel umgebracht. gestorben. Ja, er ist auf der Insel. Der hat das wahrscheinlich nicht mal Obito erfahren und Kabuto auch nicht. Es gab einfach wahrscheinlich keine Leiche, weil er hatte sich doch von Ja, seinem Hai fressen stimmt. lassen. Stimmt, stimmt, Oder so, stimmt. ja. Das war auch ein cooles Ende. Also Kisame ist ja auch ein richtig geiler Charakter. Finde Ja. ich so, hatte der nicht irgendwie, der hat auch irgendwie seinen Namen, wurde irgendwie manchmal so komisch ausgedrückt, so Kisame, irgendwie so richtig, richtig wahnsinnig. Der war einfach so ein, der war ein cooler Charakter, also auch so von der allgemeinen Attitüde her. Dann auch gut zu Itachi gepasst, finde ich. Aber Definitiv. was ich auch krass fand, war, der kannte ja, wusste ja, dass das nicht hier sich um wirklich nur Tobi handelt, sondern dass es ja eigentlich Madara ist. Weil Obito hat sich ihn ja unter Madara Uchiha vorgestellt. Das war, glaube ich, mitunter der Einzige, der das dann wusste, mit Itachi, glaube ich. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, aber ja, das passt halt zu ihm, finde ich, dass er das für sich behält, weil er war eigentlich auch immer so ziemlich abwesend und hat eigentlich nur darauf Wert gelegt, dass er ein bisschen Spaß hat. Es war halt so ein richtig loyaler Motherfucker, einfach so. Man hat ihn ja auch den Nullschwänzigen, glaube ich, immer genannt, ne? Weil er so viel Chakra hatte. Ja, da hat er extrem viel Chakra und deshalb, das war ja der einzige Grund, warum er das Schwert unter Kontrolle hatte. Ja, genau, Samehada hieß das Schwert, ja. Das war ja nur bei ihm, weil ihm das Chakra so gefallen hat. Das war sowieso, also mit den Schwertern war das auch richtig geiles, fand ich. Also auch die Art, wie er gekämpft hat mit einem, er hat ja auch gegen den Achtschwänzigen gekämpft. Und wo er dann diese riesen Wasserblase errichtet hat und allem, und dann hat sich irgendwie auch in sein Schwert versteckt. All das, ich fand, der war eigentlich richtig cooler Charakter. So, schade, dass er weg ist, aber konsequent. Ja. Jedenfalls, der ganze Krieger hätte man völlig von Finnland befreien müssen an sich. Und das Grundproblem, glaube ich, ist, was der Krieger bei Naruto oder allgemein auch in anderen Shonen haben, ist, dass man hat halt Haufen Charaktere, Haufen Kampfplätze und dann muss man immer hin und her springen. Und dann zeigst du hier mal 2 Minuten, da mal 2 Minuten und das soll dann irgendwie die große Handlung ergeben. Und ich finde, das hat bei Naruto nicht funktioniert und das hat auch bei One Piece nicht funktioniert, und bei Bleach ist es ja momentan auch so kriegmäßig, und das funktioniert da meiner Meinung nach auch nicht. Also wenn man sich lieber so mal ein, zwei Folgen wirklich nur diesem einen Kampf widmen und die halt auch wirklich kämpfen lassen und dann nicht irgendwie, ja, 2 Minuten, 1,5 Minuten werden dann nochmal besprochen, was dann gerade eben passiert ist, 30 Minuten gekämpft, Schnitt, und dann geht's woanders hin. Und vor allem, der Krieg war ja eigentlich im Prinzip so von der Ausgangslage war ja eigentlich cool gemacht, weil wenn du dir überlegst, du hast einen Gegner, der sich wirklich äußerlich und chakramäßig komplett deinem Verbündeten anpassen kann, dann ist das wahrscheinlich mit einer der bedrohlichsten Situationen überhaupt. Und die waren ja auch vollkommen überfordert in der Situation. Und ich finde es schade, dass das wirklich so wenig ausgearbeitet worden ist. Ja, am Ende, Ja, ja, der stimmt, dann noch weil ums Kämpfen. ja, im Endeffekt ist ja dann trotzdem alles so gut verlaufen, obwohl der Gegner halt, ey, also hier in dem Fall jetzt die Zetsus zum Beispiel, die hätten ja machen können, was sie wollen, aber irgendwie wurde es dann doch nicht gemacht. Irgendwie, jetzt wo du sagst, irgendwie kamen da keine Taktiken raus, irgendwie. Es ging irgendwie größtenteils nur ums Kämpfen. Ich hab da irgendwie, weiß nicht, wie lange ging das? 2, 3 Folgen, wo sie dann irgendwie auch ein bisschen gestruggelt haben, in dem Sinne, dass sie nicht wussten, wer jetzt Feind und wer Freund ist, aber sonst ging da gar nichts. Aber das zeigt eher meiner Meinung nach, wie dumm eigentlich Obito war. Man kann jetzt so sagen, ja, okay, der hat das jetzt alles gut geplant, aber irgendwie ist Ja. er doch nicht so der wahre Bösewicht. Weil da fehlt Aber ja ich irgend so glaube, eine gewisse Biss dahinter, finde ich. ja, das war aber schon eher der Autor, also das sind schon Schwächen vom Autor da. Aber es ist Ja, auch schwer, weiß. muss man sagen, aus jeder Perspektive das Beste rauszuholen. Na, wie gesagt, es ist einfach vollkommen verschwendetes Potenzial, wenn du überlegst, dass du die Freund und Feind nicht unterscheiden kannst. Was machst du denn dann? Dann hast du ja eigentlich keine Möglichkeit, deinen Gegner zu bekämpfen. Und im Prinzip wären sie ja dann eine Lage gewesen, die ganze die Dörfervereinigung dann einfach komplett zu vernichten, einfach von innen heraus. Ja. Und es wurde dann halt, sag ich mal, so billig gelöst, ja, Naruto kommt und rettet alle. Ja, vor allem, ja, nur weil er ja das Böse spüren konnte, dann war es ja. Ich wollte gerade sagen, konnte ja Chakra spüren, das konnten ja die anderen ja auch. Warum konnte das Böse spüren? Fand ich auch kurios. Ja, allgemein fand ich aber auch bei Naruto kurios, als er zum Beispiel Kakashis Auge geheilt hat, einfach so. Und dann fragt man ihn, wie macht er das? Und er beantwortet das mit, ja, ich habe auch keine Ahnung, wie, ich kann's einfach. Ja, das war dann halt alles so, ja, das ist jetzt halt so, können sich erklären, passiert halt. So ein bisschen wie bei Evangelion, nur dass du bei Evangelion weißt, dass da was dahinter steckt. Und bei Naruto war das halt einfach nur so da, um da zu sein oder halt irgendwie eine Story zu haben, die einen voranbringt. Ich überlege gerade noch, was ich halt irgendwas sagen, was mir auch voll nicht gepasst hat da, aber am Ende, aber mir fällt es nicht ein. Dann können wir so lange noch über was anderes reden, was ich unbedingt noch besprechen wollte, nämlich den Soundtrack. Weil ich lasse ihn die ganze Zeit laufen und muss sagen, der ist halt einfach unfassbar geil. Ja, Also, super. Finde ich auch besser als neues. Pain ist Ja. richtig geil. Allgemein die ganzen düsteren und traurigen Sachen sind richtig, richtig gut. Ja, die Musik allgemein, auch während den Kämpfen oder so in Zwischensequenzen, finde ich echt gut gemacht. Vor allem, was du, glaube ich, vorhin gesagt hattest, war zum Beispiel der Kampf gegen Hidan und hier Shikamaru Sensei, wie hieß er nochmal? Asuma. Asuma, ja, genau. Da war ja die Musik auch extrem geil gemacht, finde ich. Das hat auch wirklich zu den Szenen, zu der Szenerie dann gepasst, finde ich. Ich habe mir diese ganzen Auszüge auch immer angehört, wenn ich den Manga gelesen habe. Das kommt dann einfach viel besser. Einzig bisschen schade ist, dass die Kampfmusik dann teilweise echt sehr inflationär benutzt worden ist. Das war ein bisschen kacke, aber die ganzen Themes von den Charakteren oder von den Dörfern, die waren richtig großartig. Aber der Soundtrack hat sich irgendwie von Naruto auf Narushi ein bisschen geändert. Nicht alles, aber ein Ja, paar doch, wurden schon mal nur deutlich. weggelassen. Ja, es kommen ja immer wieder neue Sachen dazu. Jetzt bei One Piece auch. Da sind auch wieder neue Sounds dazugekommen. Ja, aber das Battle-Theme ist immer noch das gleiche, sag ich mal so. Es ist halt wirklich die ganzen Characters und ja, Orte-Themes da, die sind eigentlich immer neu gemacht worden, so. Aber wenn es irgendwie in den Kampf geht, dann ist es halt immer noch dasselbe. Das ist ein bisschen blöd. Nervt nach einer Zeit aber auch. Ja, eben, das ist ein bisschen Kacke Immer das dran. Gleiche. Ja, also irgendwann hat es halt tot gehört. Aber so, wenn es zur Szene passt, dann stört mich das eigentlich relativ weniger. Ich finde sowieso, dass die Japaner eigentlich ziemlich gut drauf haben, ihre Das Anime stimmt. oder Szenen mit Musik zu hinterlegen. Auch gerade bei Attack on Titans. Das finde ich genial Oh. gemacht. Bei Attack on Titans übertrifft niemand irgendwas mit Musik. Und da Das sind ist so ja weit, echt dass. krass. Ja, ich höre mir die Ost dann schon privat einfach so eine halbe Stunde oder pumpe im Ja, ich Auto habe das manchmal ganze auch Album, an. einfach das ganze Album drauf geklatscht vom Soundtrack, das knallt. Ich muss sagen, dass die Musik von Mushishi, die kennt jetzt wahrscheinlich von euch keiner, aber die ist auch noch großartig. Die ist jetzt halt nicht so epic Bombast, sondern eher so ruhige, nachdenkliche Musik. Die ist auch sehr geil. Wenn man die erste Folge davon geguckt, ich fand das halt eigentlich nicht so berauschend, sagen wir mal. Also noch nicht weiter verfolgt. Mag so episodische Folgen nicht. Also sehr episodisch aus. Ja, okay, wenn du das dann so nicht magst, dann wird es wahrscheinlich für dich sein, aber ich kann den Anime einfach nur absolut empfehlen, weil er echt Gibt's da auch gut irgendwie später ist. eine Handlung oder ist das echt nur immer, läuft Es da ist rum rein und sucht nach irgendwie episodisch. Muschi? Einfach nur Rein rein. episodisch, aber die Episoden sind halt alle unglaublich gut. Und da kannst du dir halt einfach, guck dir einfach eine Folge pro Tag an, dann geht das auch klar. Würde ich sagen, wenn der halt auf episodische Sachen nicht steht, das ist vor allem für zwischendurch sehr geil. Aber wir kommen schon wieder vom Thema ab. Gibt's denn noch was, was ihr loswerden möchtet? Ja, mir ist eingefallen, was ich sagen wollte oder fragen wollte. Können Narutos Kinder das Byakugan aktivieren Ja, eigentlich? das wissen wir nicht. Erfahren Warum? wir Ich finde vielleicht. es so scheiße, von dass man das nicht weiß. Aber die Augen sehen auch nicht gerade danach aus, als könnten sie es. Das stimmt. Vielleicht. Also bei der Tochter würde ich sagen, doch schon. Also Bolt wahrscheinlich nicht, aber die Tochter, wie heißt die überhaupt? Das habe ich ganz vergessen. Hiba, Imawara irgendwas. oder so. Imawara, genau. Oder war die irgendwie sowas? Klingt nicht so dolle. Aber ich Ja. glaube, die von den Augen her würde ich sagen, die wird's können. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, weil sie sieht ja auch eher aus wie Hinata. Die hatte auch nur knallblaue Augen eigentlich. Was ich auch noch sagen wollte, bei der Animationsstil in der Folge zwischen Naruto und Pain, der Kampf, wo er Ach, ausgerastet ist, der wo er den Praktikant Ver hat das gemacht. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich meine, was sie da gemacht haben, diese eine Folge haben sie total verhunzt und das wäre eigentlich die beste Folge gewesen im ganzen Kampf Ja, da. stimmt, also ich ja. habe mich noch nie über Animation aufgeregt, aber in dieser Folge sieht man es einfach brutal. Das sah einfach zum Wegschmeißen aus. So richtig lustig, wenn er da einen Schlag ins Gesicht gekriegt hat, wie sich das Gesicht verzerrt hat und alles, also. Hier, aber nochmal zu den Byakugan und Sharingan-Sachen. Wie wird das eigentlich weiter vererbt? Ich meine, müssen dann immer zwei vom gleichen Clan miteinander zusammen sein oder wie läuft das ab? Das wurde auch irgendwie nicht wirklich geklärt. Ja, das frage ich mich auch gerade. Also in Oder den ob man jetzt zum alten. Beispiel es einfach so aktivieren kann, also dass ja zum Beispiel hier Narutos Kind sozusagen jetzt blaue Augen hat, aber trotzdem dann das Byakugan irgendwie aktivieren kann, dass es dann so weiß wird, das weiß man irgendwie nicht. Das finde ich echt interessant eigentlich zu wissen. Man hat ja damals aber auch nur gesehen, dass die Familien immer unter sich waren, die Clans. Also alle aus Ja. dem Clan waren auch von dem Clan. Ja, das Das hat war wie so das eine Inzest, ja. Inzestfamilie. Das ist irgendwie voll komisch. Und das wird auch irgendwie nicht wirklich weiter erklärt. Na gut, vielleicht kommt wahrscheinlich nicht mehr. Mich Lass sie interessiert nicht aber auch überall. beim Hyuga-Clan, was jetzt eigentlich mit dem Siegel wird. Also, ob Neji jetzt eigentlich der Einzige war, der so ein Siegel hatte auf der Stirn und somit der Letzte, Der oder ob Vater die hat's jetzt doch einfach auch, damit. oder? Ja, er hatte es ja auch und es wurde dann, glaube ich, weitervererbt oder so. So Nebenfall. Ich glaube, es hat halt diese Nebenfamilie halt. Ja, immer diese Wurde das Nebenfamilie, eigentlich drauf der geklappt? Junge. Und das rein tätowiert, das habe ich mir vergessen. Oder war das irgendwie angeboren? Es war so ein Mal, also wenn du gestorben bist, dann ist es, also irgendwann bist du dadurch gestorben und dann ist es weggegangen. Ja, Aber ist auch warum egal. das so ist, weiß ich jetzt auch nicht. Es wurde irgendwie, wurde Das das, wurde anfangs Naruto erklärt, ja, in aber wie auch nicht Form. so gut. Das fand ich auch so, die Eben, dass Zweigfamilie sie hat eben es ein gekriegt Mal haben. und fertig. Das Mal soll sich ja quasi einspielen, so dass du quasi nicht die Chance hast, was Größeres zu werden, dass du in deiner Rolle gefangen bist, soll das, glaube ich, irgendwie Aber wie man es bedeuten. bekommen hat, wurde, glaube ich, nicht wirklich erklärt. Doch, ein Kampf zwischen Neji und Naruto. Damals Ja, bei da der wurde Shunin das Fu, ich glaube, erklärt, das. dass der von der Hauptfamilie das immer einen draufgeklatscht hat, irgendwie. Also, ja, okay. Alles schon so lange her. Aber ich finde das halt eher interessant auch gewesen, also passend zum Ende, was jetzt eigentlich mit den anderen Dörfern geworden ist. Ob diese Allianz noch besteht. Ja, Wir wissen gut, die haben sich da nur, getroffen. ja, ein Kage treffen, aber es gab es ja Kriegen davor auch tun sie sich öfter. wahrscheinlich nicht. Nee, das wahrscheinlich nicht, aber ich fand's halt echt kurios. Aber im Also, anderen. Tenten hat ja auch gesagt, dass es ziemlich viel zu friedlich geworden ist, um Waffen zu verkaufen. Was mir gerade einfällt, Ist irgendwie das nur in den Spielen etwas über Shisui erwähnt wird, oder? Wer war Ja, glaub Shisui? schon. Wurde immer so nebenbei mal erwähnt, ey. In den Spielen kann man den spielen. Aber der ist Weil, gut in den Spielen. ja, wer aber war das finde ich Shisui? schade, irgendwie. Wer war das? Wer war Ja, das? der beste Freund von Itachi. Ach Den er so, dann getötet hat. den er getötet hat. Ach so, ne, der war auch im Anime dabei. Ja, aber Das du war kannst jetzt die so erste Mal. nebenbei. Man wusste, dass er existiert, aber mir nicht. Aber im dritten Teil konnte man ihn nicht spielen. Doch, im aktuellen kann man den spielen. Ach, im aktuellen. Ach so, ja. Gut, den habe ich noch nicht. Das ist auch, soll noch nicht so gut sein wie Nee, ist andere. Katastrophe. Also der Story-Modus, normalerweise ging es immer im Hauptplot. Und da ist es so ein Turnier für Behindert. Ja, irgendwie, ja, das habe ich ja auch mitgekriegt. Irgendwie, dass alle Ninjas auf so einer Insel da sind und die Ja, wollen heraus, und wer das Stärkste ist oder irgendwie sowas. ja, einfach ein Turnier, wo du da irgendwie bei Klasse D anfängst und auf SS, glaube ich, hochspielen kannst. Macht überhaupt Das keinen Spaß, muss man klingt sagen. ziemlich behindert. Ich dachte, es geht mehr um Akatsuki irgendwie, dass die Vergangenheit davon beleuchtet Ja, wird. doch, da gibt es da so eine Nebenstory, aber die Akatsuki-Geschichten sind einfach schlecht. Da ging es einfach darum, dass Pain seinen Leuten sagt, wir brauchen Member. Geht damit hier, wie heißt die mit dem Conan. Papier, Das fand ich gar nicht mal Conan. so schlecht. Ich fand es eigentlich voll interessant. Also es war interessant, aber es hat nichts ausgesagt. Die sind einfach da rumgelaufen und gesagt, kommst du jetzt mit? Sagen alle nein am Anfang, wenn ich dich besiege, kommst du mit. Und so sind die alle mitgekommen. Also es war jetzt kein Inhalt wie, du kommst mit, dann kriegst du das und das, sondern irgendwie immer irgendwie nach dem gleichen Schema ab. Klingt Das war logisch. irgendwie, ja, das war irgendwie dumm. Keine Ahnung. Ich finde es auch, es ist schade, dass Akatsuki in dem Anime irgendwie nicht noch ein bisschen mehr ausgeleuchtet worden ist, weil es gab ja auch noch zwei Mitglieder vor Okushimaru oder irgendwie so, die dann verstorben sind. Wurden auch im Spiel nicht erwähnt. Welche meinst du? Das weiß ich nicht, muss jetzt mal nochmal fix nachgucken, aber ich habe bei so einer Character List habe ich gesehen, dass Akatsuki noch zwei weitere Mitglieder hat, die Echt? verstorben sind. Ja. Ja, muss ich da auch. Zwei verbleibende ehemalige Mitglieder, ich guck gerade. Kyusuke und Daibutsu. Huch. Oh! Aha. Wusste ich gar nicht. Ach Sind das so, vielleicht Filler? Nee. das sind Mitglieder von, ja, das sind Filler, das waren die Mitglieder vom ehemaligen Akatsuki als Nee, da steht aber, dass sie auch im Manga sind. Der erste Auftritt Manga 446. das echt? Weil die sind, glaube ich, nur in dem anderen, in ehemaligen Akatsuki gewesen, als wirklich noch Yoriko und Nagato da die Führer waren. Ja, was zur Befreiung von dem Nebelreich eigentlich gedacht Ja, war. genau, ganz genau. Das war, glaube ich, dieses Akatsuki. Wir sind zurück aus einer kleinen Pause, unfreiwillig, nachdem TS abgestürzt ist. Wir haben uns kurz neben TS unterhalten und ich habe herausgehört, dass noch einige Leute etwas sagen möchten. Ja, du hast ja mal ganz kurz angesprochen, dass du fragen wolltest, was unser Hass dazu ist. Und nach wie in den besagten Gründen ist es einfach Edo Tensei. Mag das überhaupt nicht, schon bei Dragon Ball gehasst, dass immer irgendwelche Charaktere, die gestorben sind, dann wieder aufgetaucht sind. Das irgendwie stört einfach. Da hat der Tod einfach keine Bedeutung mehr. Okay, jetzt hier in dem Fall war das jetzt nicht so krass, wie noch bei Dragon Ball, wo zum Beispiel Son Goku gestorben ist und einfach niemand gejuckt hat. Im Prinzip, weil du wusstest, bald taucht er eh wieder auf. Und ja. Das Einzige, wo ich das wirklich okay fand, war halt, wo Minato kurz in Naruto aufgetaucht ist. Oder halt, wo die Mutter eben in Naruto aufgetaucht ist, weil die quasi Chakra hinterlassen hatten. Das fand ich noch plausibel und irgendwie auch cool. Dass Naruto mal kurz seine Eltern kennenlernt, aber den Ja. Rest. Also ich fand's krass. Also am Anfang war das ja echt was Besonderes, als Gaara wieder aufgetaucht ist, also wiederbelebt worden ist. Aber das war ja kein medizinisches Jutsu oder so, sondern nur, dass die halt so einen Chakra-Austausch gemacht haben. Also er darf wieder leben und sie stirbt dafür. Irgendwie sowas. Ja, das war noch recht logisch. Und das Ding ist halt, dass einfach der Schrecken vor dem Tod genommen wird, sag ich mal, in einem Anime. Und ich finde das halt einfach elementar wichtig, dass gestorben wird. Also in Ja. Naruto ist auch einer der Gründe, warum ich halt One Piece einfach nur so bedingt gut finden kann, weil halt, egal wie sehr die Leute aufs Maul kriegen, sie leben weiter. Und das ist halt na bei Naruto nicht so gewesen. Also Asuma zum Beispiel, der gestorben ist und halt Hinata, die faktisch gestorben ist, und Kakashi und so weiter und so fort, und dass sie dann halt so wiederbelebt worden sind, das ist halt, hinterlässt so einen faden Beigeschmack. Wobei ich das halt mit Pain noch okay fand, Ja. in der Richtung, weil ich da so mal sagen kann, okay, das, die waren jetzt noch nicht allzu lange tot. Da kannst du noch sagen, ja, die wurden jetzt noch fix wiederbelebt, die sind noch so in Zwischenwelt oder irgend so ein Quark. Aber als dann halt wirklich irgendwie die Leute mit dieser Papier-Wiederbelebung dann wiedergekommen sind, das war dann halt echt scheiße, weil auch weil halt Character Recycling dann und nicht losgelassen worden ist von Charakteren. Genau sehe ich genauso, aber Dann okay, was hätte denn Obito auch gehabt ohne Edo Tensei? Der hätte ja nichts gehabt, der hätte sofort verloren in den Krieg. ja, und Der hätte ja das ist noch sonst die nur seine Sache, das Sätze war ja nicht mal gehabt. geplant, wie hier schon Sammy gesagt hat. Das kam nur dazu, weil Kabuto ihm die Allianz angeboten hat. Davor hat er eigentlich nur die Zetsus gehabt. Das war irgendwie auch unlogisch. Und vor allem hatte er so die Bijus gar nicht gekriegt. Also, er hatte ja, wie viel hatten sie? Die fehlten eigentlich nur noch der 28 oder 29 fehlten eigentlich nur noch, oder? Ja, glaub schon, ja. Vor allem, er konnte ja trotzdem den Zehnschwänzigen wiederholen. Das fand ich irgendwie Ja, weil er der komisch. Chakra. Das vom 29. hat er irgendwie aus diesen komischen Waffen von den Brüdern aus dem Meer da her, richtig wie die hießen. Das war ja nur ein bisschen. Also die haben ja da ein bisschen, die wurden ja gefressen von dem, glaube ich. Und da, in dem, die da gefressen wurden, haben die ja Chakra in sich aufgenommen. So ein bisschen, so war es, glaube ich, oder? Wir wollten sich rausfressen und haben dann dadurch das Chakra aufgenommen. Ja, auf jeden Fall dafür hat das neun für den Neunschwänzigen und für den Achtschwänzigen weiß ich gar nicht, wie er da das Stark gekriegt hat. Weiß ich gerade auch nicht. Ich habe das irgendwie eine Zeit lang auch immer so durchgeblättert, weil das echt langweilig war. War das nicht irgendwas mit der Statue? Konnte die das Chakra nicht entziehen oder so? Ja, die hat die dann, als Naruto die befreit hat, die Statue die einfach wieder aufgenommen, aber eigentlich musstest du die, um den ja wiederzubeleben, müsstest du ja eigentlich die das komplette Chakra haben oder zumindest Teile davon, das hat die Statue ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Muss irgendwie Obito dem Achtschwänzigen irgendwas abgeschnitten haben oder sowas, aber sonst Die Sasuke hatte doch ein Tentakel von dem und ihm überreicht. War das nicht so? Dann hatte er aber nur ein bisschen davon und das hat ja anscheinend ausgereicht. na, auf jeden Fall, Madara hatte ja Obito dann auch deswegen angeschissen, dass er den Zehnschwänzigen belebt hat, ohne das komplette Chakra zu haben. Ja, dann hat er irgendwie gemeint, ja, dein Verhalten gleicht deines Kindes, weil du so ungeduldig bist, hat er, glaube ich, gesagt. Im Übrigen war der Zehnschwänzige wirklich schlecht designt, fand ich. Ich Also fand, das ich. sah so grottenhässlich Ja, aber aus. der war echt mega hässlich, ey. Ja, nee, er hatte auch überhaupt nichts Besonderes. Ich meine, wenn du die ganzen anderen nimmst, was du da hattest, also du hattest ja Katzen, Waschbären, irgendwelche Schmetterling komischen. gab's sogar. Ja, genau. Und was sollte der Zehnschwänzige sein? Das war Der sah irgendwie. aus Und wie eine Kartoffel. Oder der. ähnliches. Ja, vor allem. Was war er dann am Ende? Ein Baum? Habe ich das richtig verstanden? Das, der Zehnschwänzige war im Prinzip ein Baum? Ja, diesem Jutsu da, oder? Ja, eben, das war irgendwie, der Zehnschwänzige war ein Baum, so habe ich das verstanden jetzt. Ja, aber was war, ja, das stimmt, aber was war dann die Gedo-Statue da? Ja, die war für Chakra aufnehmen. Die Der dann Baum zum war doch das Zehnschwänzchen Jutsu, oder aufgenommen. nicht? Der Baum war doch das Jutsu, oder nicht? Also nachdem der Ja. Zehnschwänzige aufgesaugt wurde. Ah, so, ja, kann auch sein. Aber da gab es ja ursprünglich noch einen Baum, der Baum, der die Chakra-Früchte hat wachsen Ah ja, lassen. die Teufelskräfte. Ich glaube, das ist dann der Zwetschwänzige in anderer Form halt. Eben, das meine ich, dann ist, das ist da so ein Vieh, eigentlich übelst geil aussieht und alles, und das ist dann halt ein Baum. Das ist irgendwie vom Design her echt irgendwie langweilig halt. Und der Shinchūrigen, also Obito, sah dann halt auch entsprechend langweilig und irgendwie einfach sah es nicht nach was Besonderem aus. So wie die anderen Bijus. Und ich fand auch schade, dass man eigentlich so wenig über die Hintergrundgeschichte von denen und den Shinchūrigen erfahren hat. Im einem Filler kam ja vom Dreischwänzigen, glaube ich, gab's sogar. War das der Blasentyp mit Ja, dem Luftballon? genau. Im Anime sagen die auch, ja, wir hatten schon mal das Vergnügen, was der Mann dann nicht so kam. Diese Schildkröte da, ne? Ja, genau. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich. Also, man hatte, glaube ich, das mit diesen Seifenblasen, den einen Typ da, und dieses komische, hässliche Vieh, was keinen Shinchūrigen hatte in dem Moment. Und die anderen hat man nicht behandelt. Ich glaube, den Zweischwänzigen hat man irgendwie am Anfang die Serie mal kurz gesehen, wie sie den gefangen haben. Und sonst irgendwie kamen die alle recht wenig vor. Dabei haben die halt Potenzial, finde ich. Und da hätte man, das ist wieder so ein Punkt, wo man besser fillern hätte können. So, anstatt irgendwelche Klamauk-Geschichten aus der Ortschaftszeit, so. Ja, stimmt. Also da hat man auch noch gesehen, dass damals man wirklich echt Angst hatte von diesen Jinju-Kräften, was wir vorhin schon etwas angesprochen hatten, was dann am Ende halt echt ins Lächerliche gezogen wird, dass einfach die Kraft irgendwie, dass jeder der Welt irgendwie die haben kann. Sasuke macht kurz hier Augenzwinkern und alle sind unter seiner Kontrolle. Das war echt die Härte an Lächerlichkeit, ey. Wie einfach er sie einfach kontrollieren konnte, so aus dem Nichts, bam, buff, gehören mir. Ja, bei Madara ja irgendwie auch. Bei Madara war, da musste er irgendwie kämpfen, aber das fand ich auch irgendwie lächerlich. Der hatte ja nicht mal Augen oder sowas, konnte das nicht sehen. Hat irgendwie so zeitweilig noch einen Arm verloren, aber dann kam ja Zetsu, er kriegt sein Auge, nimmt kurz Zetsus Arm, tut ihn so, benutzt als was wieder sein Arm, indem er es einfach an hier, an die Wunde da, sag ich mal, ranklatscht. Auf einmal hat er wieder einen Arm. Ich fand den irgendwie am Ende so hin zu overpowered. Ich fand auch die Attacken meist irgendwie total lame. Ich meine, die hatten alle ihre komische Bijou-Attacke da und die sind dann immer gleich und das sieht aus und das war halt einfach immer irgendeine Explosion. Ja, bei Shukaku damals hatte man ja noch, als er gegen Naruto gekämpft hat und seine Schildkröte, ne, die Schildkröte sage ich, und seinem Frosch, da hat man gesehen, dass er irgendwie das Windelement hatte und irgendwie so Windstrom raushauen konnte. Er soll Und so das war das Sandschuriken einzige benutzt, Mal. ja. Ja, und deswegen fand ich ja halt auch Krieg meist so schlecht, weil da einfach die in Anführungszeichen krassen Kämpfe oder die krassen Explosionen oder was da halt alles abging, das war im Prinzip bloß ja irgendwo eine Bombe, dann ging es mal puff und dann war irgendwie alles kaputt. Und das war halt nicht so berauschend. Ich fand aber auch echt viel an Naruto auch unlogisch. Zum Beispiel bei den Shonen-Auswahlprüfungen. Gab es doch die Leute, zum Beispiel hier auch von Otogakure, was ja ein Dorf von Orochimaru ist. Und Orochimaru wird ja irgendwie als Weltfeind irgendwie dargestellt. Trotzdem dürfen die da mitmachen. Beziehungsweise Orochimaru darf ja selbst auch mitmachen als andere Person. Das ist ja auch unlogisch, weil die ja irgendwie recherchieren müssen, wer da alles mitmachen und wer nicht. Ich glaube, die wussten das zu dem Zeitpunkt nicht. So würde ich das jetzt sagen. Das war Orochimaru den. war doch auch als Kasekage verkleidet, meine ich, ne? Ja, der hat einen Ja. anderen Kasekage getötet und hat sich dann da verkleidet gehabt. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm in dem Fall. Ich fand aber die Shonen-Auswahlprüfungen waren eigentlich so der geilste Teil im Anime. Ja, Also, weil das stimmt schon. Also da vom hattest du. Kämpfen her. Da hattest du einfach pro Folge die meisten Kämpfe. Also allein die Vorprüfung da, wo du dann eigentlich wo du jede Folge einen Kampf hattest. So, und halt Narutokima und Neji gegen Hinata, das war auch richtig, richtig geiler Kampf. Oder halt Lee gegen Gaara. Gaara. Ja, das war der Highlight. Das war wirklich mein Highlight. Weil da hat man irgendwie gesehen, weil man wusste ja zum Beispiel, dass beide ja richtig krass unterwegs sind. Bei Lee wusste man jetzt irgendwie so ein bisschen weniger. Man hat gesehen, okay, der Naruto nimmt das ja locker auf. Will halt Sasuke noch bezwingen. Kämpft ja, glaubt dann sogar so ganz bisschen. Bei Gaara wusste man ja bei der ersten Runde ja schon, weil der hat ja diese mit seinem Team die Challenge ein paar Stunden geschafft gehabt, ohne überhaupt einen Kratzer zu bezwungen, zu bekommen. Und da hat man ja irgendwie gewusst, okay, boah, der hat hier echt einiges drauf. Und ab da hat man das halt auch gesehen und es wurde auch echt krass rübergebracht, finde ich. Ja, allein der Moment, wo Guy sagt, ja, du kannst das Beim Tabu brechen. Gewichte, meinst du das? Ja, genau, er sagt, du kannst dein Tabu brechen irgendwie so, dass er dann ohne seine Gewichte dann trainiert, dann haut er halt die Gewichte runter und links und rechts übelste Staubwolken und dann ist er halt so schnell, dass Gaara Sand halt nicht mehr mitkommt. Das war echt der Hammer. Ja, da fand ich aber auch danach, als Sasuke gegen Gaara kämpfen musste, das fand ich dann irgendwie auch wieder etwas lächerlich also für das Kräfteverhältnis von Sasuke. Auf einmal war er auch so schnell, dass Gaara jetzt nicht mehr so gut mit hinterherkommen konnte. Was ja eigentlich. Ruh, der trainiert davor. Ja, aber trotzdem. Ich meine, wenn man jetzt. Da kann ja auch jetzt ein Taijutsu nicht auf einmal fast so gut sein wie Lee, finde ich. Ja, wie gesagt, Kräfteverhältnis war anfangs okay, später nur noch ins Lächerliche gezogen. Später ging es auch gar nicht mehr um diese hier diese Werkzeuge, hier Kunai und Shuriken, so ein Scheiß spielt, da ging es nur noch um die, wer der stärkere Jutsu hat, in dem Fall Bijodama etc. Ich finde auch, dass die Sache mit den Genju, also die Genjutsus, ja, die sind ja, das wurde ja auch irgendwie am Ende gar nicht mehr wichtig. Du hast ja Taijutsu, Ninjutsu, Genjutsu. Und irgendwie ist Genjutsu dann voll in Vergessenheit geraten. Vor allem Genius, der auch richtig mächtig ist eigentlich, ja. Ja, eben. Besonders das in Verbindung mit den Sharingans sein. Ja. Ich glaube, das letzte Mal, als es benutzt worden ist, ist im Kampf zwischen Obito und Kakashi irgendwie, dass Obito versucht noch, bisschen Das mit stimmt. dem Geist von Kakashi zu spielen, aber auch da war es eigentlich schon ziemlich reduziert. Insbesondere bei Vanara könnte man das einführen, weil er ja eine von den vier sind und die sind ja richtig Genjutsu-Meister. Und das war irgendwie richtig komisch, dass sie, das heißt, überhaupt nicht in Verwendung gezogen wurde. Ich finde, dass zum Beispiel Itachi gegen Kabuto, kann man das dann noch als Genjutsu eigentlich bezeichnen? Also diese Endlosschleife? Ja, das war eigentlich auch ein Genjutsu oder irgendein spezielles Genjutsu, oder? Das war ja vom, das war ja dieses Izanami, glaube ich, hieß es ja. Das krasseste Genjutsu war einfach, als Itachi da ins Dorf reinkam und einfach Kakashi da irgendwie in 2 Sekunden, wie lange hat er ihn da abgestochen in der Ach so, ja, Welt? das war ja in einer Welt eine Sekunde, wo Kakashi richtig kollabiert ist. Ja, Alter, das war krass und dachte ich nur, oh mein Gott. Aber irgendwie wurde das nicht weiter, irgendwie haben sie einfach vergessen, ich weiß nicht. Vielleicht war es einfach zu stark und wir dachten, okay, da kann man nichts gegen machen oder was weiß ich. Wurde klar später erklärt, nicht in die Augen gucken, so ein Scheiß. Aber Oder haben dann alle gelernt, ja, wie man so ein Genjutsu durchbricht? Da wir jetzt zum zweiten Mal aus TS rausgeschmissen worden sind, ist das wahrscheinlich das deutliche Zeichen, dass wir Schluss machen sollen. Ja, wir haben wahrscheinlich in den letzten Minuten sehr viel gemeckert und genörgelt an Naruto, aber ich muss zumindest für meinen Teil sagen, dass trotz der vielen Fehler, die Naruto hat, ich es als einer der besten Serien finde und überhaupt als es einfach ein großes Ding ist, was ich in meinem Leben hatte und wo ich sehr glücklich darüber bin, dass ich da mit Teil davon sein konnte, von der Entwicklung von Naruto, von der Geschichte von Naruto und der ganzen Szene darum. Und egal, wie sehr ich jetzt auch drüber gemeckert habe, über einzelne Sachen, ich eigentlich nichts weiter als nur Liebe für diesen Anime übrig habe. Ich kann es eigentlich nur bestätigen. Und Naruto ist ja eigentlich auch nicht das einzige Beispiel, wo das Ende dann nicht so gut ist. Zum Beispiel jetzt auch außerhalb von Animes, How I Met Your Mother etc., wo das Ende, naja, ein bisschen komisch war. Aber das ist, trotzdem macht es ja die ganze Serie nicht kaputt. Wenn ich überlege, was für epische Stellen es gab, vom Pain Arc bis zum Naruto gegen Sasuke Kampf, den ersten Teil, der zweite Kampf war auch gut. Ja, Ja, vor allem eigentlich auch die super. gut durchgedachte Geschichte allgemein ist ja eigentlich auch echt Ja. lobenswert. Also geht Also das eine eigentlich Welt. genauso. Naruto war ein Spitzen-Anime oder Manga. Ich habe das gern geguckt, auch die ganzen 10 Jahre, die ich es verfolgt habe. Ja, und ich kann es eigentlich auch nur jedem ans Herz legen, das zu gucken, wenn man auf so etwas steht. Also wer es nicht Weil geschaut gibt's hat, dann. hat echt was verpasst. Ja, eigentlich schon. Also es hat eine geniale Story, geniale Charaktere, das Setting ist cool. Ich meine, bei so großen Serien ist es auch schwierig, immer mal von Anfang bis Ende wirklich geil zu sein. Dass da immer eine Phase zwischen ist, die vielleicht nicht so cool ist oder die nicht alle so toll finden, damit muss man leben. Ja, man muss sich halt einfach immer selbst übertreffen und daran ist halt Naruto nach Pain meiner Meinung nach gescheitert. Was halt schade ist, aber das macht alles bis zu Pain nicht schlechter und alles da ist danach, muss man halt einfach aus einem, ja, mit einer anderen Erwartungshaltung angucken, dann geht das absolut klar, finde ich. Es war jetzt auch nicht alles danach scheiße. Also selbst im Krieg gab es ja ein paar gute Sachen, wie jetzt zum Beispiel der Kampf zwischen Naruto und Sasuke, den fand ich eigentlich ziemlich cool. Besonders das Ende des Kampfes. Und auch nicht Ja, du alles von hast Manara war schlecht. ein paar coole Kämpfe gehabt, also war nett anzuschauen, dann im Anime bestimmt, wenn ich das mal reingucke. Mal schauen, wie sie es dann umsetzen. Ja, damit sind wir dann am Ende. Ich bedanke mich bei meinen tollen Gästen und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern, die bis jetzt durchgehalten haben. Gibt es von euch noch ein paar abschließende Worte zu sagen? Followt mich auf Twitter, liked mich auf Facebook, Halt abonniert mich deine auf YouTube. Klappe. Etc. Ein Danke Spaß. an den Gastgeber. Jo, danke schön. Ja, war ein nettes Gespräch. Erstmal vielen Dank an alle auf jeden Fall. Dann hoffentlich bis zu einem nächsten Mal, was ich über als Thema, was man da nehmen kann, gibt ja genug. Wenn One Piece zu Ende ist. Genau, wenn One Piece zu Ende ist, Also dann bis in 10 Jahren. treffen wir uns genau in 10 Jahren wieder hier. Also damit wäre das zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und auch bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen beim Quasselstrip Podcast.